Hier ist Frankfurt am Main auf Welle 467. Wir beginnen mit unserem Abendprogramm und bringen Ihnen als erstes Zauberei auf dem Sender, den Versuch einer Senderspielgroteske. Die Mitwirkenden sind alle bei der Frankfurter Senderstation beschäftigten Personen, Dinge und Instrumente. Guten Abend, Herr Siebert. Nur zwei Minuten. Was fällt Ihnen ein? Es ist doch eingeschaltet. Ruhe. Nur zwei Minuten, bitte. Zwei Minuten der Märchentante? Also ausschalten. Ausschalten. Mikrofon ausschalten. Am 24. Oktober 1924 wurde vom Frankfurter Rundfunksender dieses Hörspiel ausgestrahlt. Es war das erste, das über die deutschen Rundfunkwellen lief. Sein Autor ist ein 27-jähriger, frisch promovierter Doktor der Medizin, bis eben noch Assistent am Frankfurter Institut für Röntgenmedizin. Verheiratet und Vater einer 4-jährigen Tochter. Sein Name Dr. Hans Flesch. Seit dem 1. April 1924 hat er das Fach gewechselt. Jetzt ist er künstlerischer Leiter der Südwestdeutschen Rundfunkdienst-Aktiengesellschaft, kurz SÜWRAG, in Frankfurt am Main. Diesem Mann, Dr. Hans Flesch, einem der wichtigsten Radiopioniere des deutschen Rundfunks, sind die nächsten 3 Stunden dieser langen Nacht gewidmet. Seine Radioarbeit währte vergleichsweise kurz, aber sie war intensiv und äußerst wirksam. Flesch war Gründer und 6 Jahre lang Chef des Frankfurter Senders. In dieser Zeit brachte er unter anderem Paul Hindemith, Ernst Krenek, Bert Brecht und Kurt Weil ins Radio. Dann wurde er nach Berlin geholt, als Intendant der wichtigsten Radiostation der Weimarer Republik, direkt unterm Funkturm. Hier holte er unter anderem Walter Benjamin ins Funkhaus. Alles, was aus dem Weimarer Rundfunk für uns heute noch Gültigkeit hat, wurde von Hans Flesch entweder direkt in Gang gesetzt oder durch seine Mithilfe gefördert. Noch heute existierende Sendereien wie Gedanken zur Zeit, Auf ein Wort, Live-Übertragungen aus den Parlamenten und ein Zeitfunk mit Originaltönen, alles das wurde von ihm erstmals eingerichtet. 1932, 1 Jahr vor der Machtergreifung der Nazis, erließ die Papenregierung eine neue Rundfunkverordnung, die vor allem ein Ziel verfolgte: die Vertreibung von Flesch aus dem Amt, Unterstellung des Rundfunks unter die Staatsmacht. 1933 folgen fast 2 Jahre lang Konzentrationslager und Gefängnis. Flesch ist Hauptangeklagter des Rundfunkschauprozesses von 1934. Aber nachweisen kann man ihm nichts. Freigelassen wird er zum Halbjuden erklärt, Berufsverbot wäre unwürdig. Flesch schlägt sich mit Gelegenheitsarbeiten durch, als Fremdenführer, Handlungsreisender. Am Ende des Krieges wird er dienstverpflichtet und kann wieder als Arzt arbeiten. In Crossen, einer Kleinstadt in der Nähe von Frankfurt an der Oder, vertritt er einen Arzt, der im Gefängnis sitzt. Nach der Evakuierung eröffnet er auf eigene Faust ein Lazarett für die von der Front kommenden Verwundeten. Als die Rote Armee heranrückt, schlägt er alle Warnungen aus und bleibt bei seinen Soldaten. Seit den letzten Kriegstagen im April 1945 gilt er als verschollen. In den nächsten 3 Stunden wollen wir das Leben dieses ungewöhnlichen Mannes nachzeichnen. Wenige Rundfunkdokumente mit seiner Stimme sind erhalten. Zitate aus Briefen, Notizen und Gedichte aus eigener Hand, dazu Zeitzeugen. Sein Sohn, mit gleichem Vornamen Hans Flesch, und seine Nichte, Marlies Flesch-Tebesius. Hans Flesch war der jüngste der 5 Kinder meines Großvaters. Es waren 4 Söhne und eine Tochter. Hans war auch ein bisschen ein Nachkömmling. Und er war auch anders als die anderen. Die anderen waren eigentlich alle sehr brav und sehr fleißig und, ich will nicht sagen, angepasst. Sie hatten alle ihre Originalitäten. Aber immerhin doch in einer Linie, die dem Zuschnitt der bürgerlichen Familie entsprach. Und der Hans fiel aus dem Rahmen. Es zeigte sich zum Beispiel darin, dass die 3 anderen Söhne, wenn sie konfirmiert wurden, alle den gleichen Konfirmationsanzug trugen. Aber Hans verlangte einen neuen und er kriegte ihn auch. Die Geschichte wurde immer bei uns kolportiert als ein Zeichen dafür, dass der Hans eben wirklich aus dem Rahmen gefallen ist. Hans Flesch erblickt am 18. Dezember 1896 in Frankfurt am Main im Hause einer alteingesessenen jüdischen Familie das Licht der Welt. Sein Vater, Karl Flesch, ein bekannter Sozialreformer, ist Frankfurter Stadtrat und sitzt für die Freisinnige Volkspartei im preußischen Abgeordnetenhaus. Gehobenes Bürgertum. Mutter Ida, geborene Ebeling, besucht mit ihren 5 Kindern häufig das nahegelegene Frankfurter Opernhaus. Hans lernt Klavier und geht aufs Goethe-Gymnasium, eine Reformschule, zu deren Schülern auch Theodor Wiesengrund Adorno, Leo Löwenthal und Felix Weil zählen, der Gründer des Instituts für Sozialforschung. Schulkameraden sind aber auch seine späteren Frankfurter Rundfunkkollegen. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, ist Hans Flesch noch keine 18 Jahre alt. Wir aber wollen einstimmen in den Ruf. Unser geliebtes Regiment. Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Ein Jahr nach Kriegsausbruch stirbt der Vater. Hans Flesch absolviert ein Notabitur und meldet sich sofort freiwillig als Krankenpfleger zum Dienst in der Armee. Wie für Millionen andere Deutsche ist auch für Hans Flesch der Erste Weltkrieg eine einschneidende Erfahrung. Dann kam der Krieg und Dr. Hans Flesch Junior, der Sohn. Er hat eine große Verletzung über dem Auge gehabt, das ging durch einen Stahlhelm durch, im Ersten Weltkrieg. Er hat sein Studium zu Ende gemacht. Auch nach dem Ende des verlorenen Krieges bleibt der inzwischen 22-Jährige zunächst bei den Soldaten und zieht mit dem Freikorps Eulenburg nach Mecklenburg. Zurück in Frankfurt setzt Hans Flesch das Medizinstudium fort, das er nach seiner Verletzung im Krieg bereits begonnen hatte. Seine Pläne waren irgendwie diffus. Einerseits wollte er ja Arzt werden, weil das der Tradition der Familie entsprach. Andererseits verkehrte er aber schon intensiv in Kreisen der Frankfurter Künstler und Intellektuellen. Der junge Paul Hindemith beispielsweise war ein früher Freund von ihm. Eine Zeit lang spielte er mit dem Gedanken, Schauspieler zu werden. Das gab er aber später wieder auf. Konservativ-nationale Gesinnung einerseits und liberales Weltbürgertum andererseits waren für ihn keine Gegensätze. Auch wenn man bei ihm einen nationalen Elan im eigentlichen Sinn nicht gespürt hat. Nachmittags besucht Hans Flesch regelmäßig das Fotografenatelier der Geschwister Hess, seinerzeit ein Treffpunkt der jungen Frankfurter Bohème. Hier verkehren Bernhard Diebold, der Theaterkritiker der Frankfurter Zeitung, der Schriftsteller Fred Hildenbrandt und der Maler Paul von Haken. Karl Ebert, der spätere Berliner Opernintendant, gehört zu den Gästen genauso wie Fleschs Freund, der Konzertmeister an der Oper und Komponist Paul Hindemith. In diesen Kreisen lernt Hans Flesch auch seine spätere Frau kennen, Gabriele, genannt Medi, die Tochter des Opernhausintendanten Ludwig Rottenberg. Die beiden heiraten 1920. Hans Flesch studiert zwar Medizin, aber seine Herzensinteressen bleiben künstlerischer Natur. Er hatte immer wieder davon geträumt, Schauspieler zu werden. Neben dem Studium der Medizin besucht er tatsächlich die Frankfurter Schauspielschule. Er wollte ja nie Mediziner werden im Grunde. Das war nur, weil in der Familie alle Brüder doch was studieren sollten. Dr. Hans Flesch Junior, der Sohn. Und er hatte uns gesagt, dass er die Medizin nur gewählt hat, weil er in Heidelberg studieren wollte, wie sein Bruder auch. Und weil in Heidelberg so schöne Mädchen seien. Er wollte Theater machen, er wollte Theaterdirektor werden. Die Bühne hat ihn fasziniert. Und die Eltern haben natürlich gesagt, dass das keine vernünftige Tätigkeit wäre für jemanden im bürgerlichen Hintergrund, wo sie waren. Und sie haben dann gesagt, er soll jetzt erstmal studieren, was Vernünftiges, nicht Recht oder Medizin oder irgendwas. Und dann könnte er machen, was er wollte. In diese Zeit, wir schreiben das Jahr 1923, fällt die Gründung des Deutschen Rundfunks. Am 29. Oktober beginnt als erste Anstalt die Berliner Funkstunde mit einem regelmäßigen Sendebetrieb. Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Boxhaus. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernarete. Sie bringt Ihnen einen Foxtrott zu Gehör, wenn die Westband spielt. Innerhalb eines Jahres gehen zwischen München und Hamburg, Königsberg und Köln 8 weitere Anstalten auf Sendung. Motor der Rundfunkentwicklung ist Hans Bredow, Ingenieur, früherer Telefunkenmanager und seit 1919 im Staatsdienst. Bredow war bereits vor dem Weltkrieg maßgeblich am Aufbau eines weltumspannenden Telegrafienetzes beteiligt gewesen. Während sich Radio in den USA eher anarchisch entwickelt, steht der Deutsche Rundfunk von Anfang an unter strenger staatlicher Aufsicht. Man fürchtet den Missbrauch der Funktechnik für umstürzlerische Bestrebungen aller Art. Die Sendeanlagen baut die Reichspost, sie erteilt auch die Sende- und Empfangslizenzen und zieht die Gebühren ein. Für das Programm sind die neuen regionalen Sendegesellschaften zuständig. Gewinne sollen ihnen durch einen knapp 50-prozentigen Anteil am Gebührenaufkommen zufließen. Mitte Dezember 1923 berichtet die Radiozeitschrift Der Deutsche Rundfunk unter der Überschrift Südwestdeutsche Rundfunkdienstgesellschaft in Frankfurt am Main. Für den Betrieb der demnächst in Frankfurt am Main zur Errichtung kommenden Sendestelle für Rundfunk ist die Südwestdeutsche Rundfunkdienst AG gegründet worden, hinter der namhafte Frankfurter Persönlichkeiten und Finanzkreise sowie die Stadtbehörden stehen. Diese namhaften Persönlichkeiten sind unter anderem der industriellen Sohn Dr. Karl Adolf Schleusner sowie Peter Lertes als technischer Sachverständiger. Die Stadt Frankfurt ist mit 4% beteiligt. Schleusners Schwager, der Frankfurter Rechtsanwalt Wilhelm Schüller, wird kaufmännischer Leiter. Was fehlt, ist ein künstlerischer Leiter. Gesucht wird einer, der eine Vision davon hätte, was man den ersten 546 registrierten Hörern vorspielen kann. Schleusner und Schüller erinnern sich eines Schulkameraden und Kommilitonen im Nationalen Bund Deutscher Studenten, der künstlerische Neigung besitzt und ein wenig aus dem bürgerlichen Rahmen fällt. Hans Flesch. Er fiel ja natürlich auch dadurch aus dem Rahmen, dass er zwar zuerst Medizin studierte, aber dann diesen Beruf zunächst nicht ausübte, sondern Er wurde aufgefordert, bei dem neu gegründeten Rundfunk mitzuwirken. Und das reizte ihn sehr viel mehr. Er war aber noch sehr jung. Sein Vater war zu dieser Zeit schon gestorben. Und statt seiner trat der Familienrat der Brüder zusammen und hat mit dem Hans zusammen überlegt, ob Hans dieses Angebot annehmen sollte. Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Und die Brüder, der eine war Jurist, der andere war Arzt, der dritte war Kaufmann, entschieden, dass der Hans zuerst sein Studium zu Ende bringen sollte, das heißt also promovieren sollte, und dann erst dieses Rundfunkangebot annehmen sollte. Und der Hans hat das auch gemacht. Anfang 1924 promoviert er an der Universitätsfrauenklinik Frankfurt mit einer Arbeit über sterilisierende Operationen. Aber bereits jetzt pflegt er einen für die Zeit eher ungewöhnlichen Lebensstil. Als mein Onkel Hans eine Familie gründete, zog er zunächst in den Dachstock. Der war ganz hübsch, nicht sehr geräumig. Was sich daran erinnerte, ist ein großes Bett, das hieß die Sündenwiese. Was das bedeutete, habe ich natürlich nicht verstanden, aber es war ein Bett, wie ich es sonst nicht kannte. Und es hieß Sündenwiese, na gut. Am 1. April nimmt der Frankfurter Sender sein tägliches Programm auf. Die Rundfunkkarriere des Hans Flesch beginnt. Hier ist Frankfurt am Main auf Welle 467. Am 1. April waren, wie gesagt, rund um Frankfurt 546 gebührenzahlende Hörer registriert. Am 1. Juli sind es bereits 15.000, drei Monate später 33.000 und zur Jahreswende hat die Hörerzahl die 50.000 überschritten. Bis zum 1. Januar 1927 wird sie sich auf über 100.000 erhöht haben. Für alle Beteiligten entwickelt sich der Rundfunk in kürzester Zeit zu einer lohnenden Unternehmung, auch für Hans Flesch. Er wird in den Vorstand der Süwrack aufgenommen und kann seine durch die Geburt eines Sohnes gewachsene Familie durchaus ernähren. Der Lebensstil bleibt unbürgerlich. Als es ihm dann wirtschaftlich gut ging, behielt er zwar diesen zweiten Stock als Stockwerk für die Kinder, aber das Hauptleben spielte sich im Erdgeschoss ab. Und das war nun sehr erstaunlich eingerichtet. Das setzte eigentlich die Linie, die mit der Sündenwiese begangen war, fort. Vor allen Dingen erinnere ich mich an das große Zimmer, das eine Etage unter dem großelterlichen Esszimmer lag. In der Etage drunter sah es total anders aus. War keine brave Tapete, sondern da war das Zimmer war rot gestrichen oder rot tapeziert, das kann ich nicht unterscheiden. Und es gab darin einen Gegenstand, den hatte ich vorher noch nie so gesehen. Einen mächtigen Radioapparat, vor allen Dingen einen mächtigen Lautsprecher mit einer großen Trompete, schwarz. Und diese schwarze Trompete und die rote Tapete des Zimmers, die nahmen sich sehr dekorativ aus, aber auch sehr auffällig. Der Rundfunk brauchte zu kräftige Namen, die jeder einmal hören wollte. In seinem rot tapezierten Wohnzimmer empfängt Hans Flesch häufig namhafte Musiker und Literaten, die er zur Mitarbeit am Rundfunk ermuntern will. Karl Zuckmayer beispielsweise gehörte zu den regelmäßigen Gästen in der Lehrbachstraße 69. Ich weiß, dass Richard Strauss verhältnismäßig oft da gewesen sein soll. Und die haben dann miteinander Skat gespielt. Und natürlich gehörte zu den Gästen, die sehr oft kamen, Paul Hindemith und seine Frau, die ja auch in Frankfurt gewohnt haben. Die beiden Freunde waren mittlerweile Schwäger geworden. Paul Hindemith hatte Gertrud, die zweite Tochter Ludwig Rottenbergs, geheiratet. Durch seine unkonventionelle Art und die Besonderheit seines Berufs war Hans Flesch in den gesellschaftlich tonangebenden Kreisen Frankfurts ein gern gesehener Gast. Und er nutzte jede Gelegenheit, um für den Rundfunk Werbung zu machen. Litschan Fohlhardt, in den 20er Jahren mit dem bekannten Psychiater und Kunstsammler Hans Prinzhorn verheiratet, erinnert sich an ein Mittagessen im Hause Oppenheim. Ich weiß zum Beispiel, dass der Hans Flesch, wie ich das erste Mal neben ihm saß, mich furchtbar verblüffte, weil er mir von dem Rundfunk erzählte, von dem ich gar keine Ahnung hatte. Ich wusste überhaupt nicht, was es ist, was es sollte, konnte mir gar nichts darunter vorstellen und hörte also etwas ratlos zu. Er war aber so erfüllt davon, er war ja unsagbar charmant, nicht? Bezaubernd. Und ich weiß noch, dass ich damals dachte, Gott, ist das nötig. Aber er war so davon erfüllt, er konnte eigentlich über nichts anderes sprechen, nicht? Und deswegen erinnere ich mich daran, dass er mir das alles erklärt hat, was das für eine Bedeutung haben würde für die Zukunft, für die ganze Menschheit und so. Und da ich nur gewöhnt war, wie ich das also sehr bald genannt habe, unter lauter Verrückten zu leben, die einzigen Leute, die sich lohnen, nebenbei bemerkt, habe ich das natürlich alles also so aufgenommen wie etwas, was also ganz wichtig und ganz richtig ist. Das heißt nicht wichtig vielleicht, sondern mehr richtig. Weil er es so fand. Dabei war das Programm der ersten Wochen alles andere als eine Offenbarung, wie Hans Flesch selbst es sehr früh schon notierte. Im Anfang des Rundfunks war die Langeweile, da sie in einer brillanten und reizvollen technischen Maskierung einherging, denn immer wieder blendete das technische Wunder, merkten sie nur wenige. Entsetzliche Dinge wurden damals getrieben. Das Musikprogramm wurde aus vermoderten Konzertsälen bezogen, Literatur aus der Gartenlaube. Der Vortragsstil legte Wert auf die Sitten und Gebräuche der Minnesänger unter dem Titel Volksbildung. Legionen Gurken wurden eingelegt für die Hausfrau. Was Hans Flesch hier beschreibt, war gar nicht nach seinem Geschmack. Er suchte als erster Rundfunkleiter in Deutschland überhaupt bereits 1924 nach einer eigenen funkischen Kunstform, die sich aus den speziellen Bedingungen des akustischen Mediums ergeben würde. Das Kino war, als es begann, das Theater ersetzen zu wollen, folgerichtig Ersatz geworden. Und niemals kann Ersatz Kunst sein. Als es später in den glänzenden Chaplin-Filmen sich bewusst vom Theater losmachte und da einsetzte, wo das Theater in seinen Möglichkeiten erschöpft war, da begann es uns zu interessieren. Hier war kein Ersatz mehr, denn diese Dinge ließen sich nicht auf das Theater zurückübertragen. Schnell macht sich Hans Flesch an einen eigenen Versuch, dem Ziel einer neuen, rundfunkspezifischen Kunstform näher zu kommen. Er schreibt ein Hörspiel. Der Inhalt einer Sendung, also das, was sich vor dem Mikrofon abspielt, kann nach Fleschs Überzeugung kein originales Rundfunkkunstwerk sein. Er ging vielmehr davon aus, dass die Eigenart des Rundfunks einzig und allein in seiner besonderen Technik liege, also in der Form der Übertragung. Eben diese Übertragungsform macht Flesch zum Inhalt seines Hörspiels, die Störung. Denn im Fachjargon der Rundfunktechniker seiner Zeit nannte man jede von Röhren erzeugte Radiowelle eine Störung, genauer gesagt eine Störung des Äthers. Nach damaliger Auffassung machten der Äther und in ihm die Störungen durch Wellen die drahtlose Übermittlung erst möglich. Für Flash ist die Störung zugleich das Zauberhafte und der Zufall. Und insofern ein Symbol für die großartigen Möglichkeiten des Rundfunks. Flash spielt mit diesem Phänomen. Die technischen Mittel des Radios, die es eigentlich bräuchte, sind noch nicht erfunden. Hans Flash weiß das und nennt sein Hörspiel im Untertitel deshalb einen Versuch. Und eine Groteske. Am 24. Oktober 1924, einem Freitag, findet er statt. 8.30 Uhr abends. Zauberei auf dem Sender. Versuch einer Senderspielgroteske. Mitwirkende: alle bei der Frankfurter Sendestation beschäftigten Personen, Dinge und Instrumente. Heißt es in der Programmvorschau. Eine Aufnahme dieser Erstaufführung gibt es leider nicht. Die folgende Neuinszenierung stammt aus dem Jahr 1962. Zauberei auf dem Sender von Hans Flesch. Frankfurt am Main auf Welle 467. Frankfurt am Main auf Welle 467. Die Frau Kellenbach ist hier und will rein. Nein, ausgeschlossen. Draußen bleiben. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Frankfurt am Main auf Welle 467. Ich will einfach hier rein. Was will sie denn, die Märchentante? Die Kinder schlafen doch längst. Ich kann jetzt nicht zum Donnerwetter. Frankfurt am Main auf Welle 467. Nicht zu machen, die lässt nicht locker. Was wollen Sie denn? Guten Abend, Herr Siebert. Nur zwei Minuten. Nur zwei Minuten. Was fällt Ihnen ein? Es ist doch eingeschaltet. Nur Ruhe. Nur zwei Minuten, bitte. Zwei Minuten der Märchentante? Also ausschalten. Ausschalten. Mikrofon ausschalten. Der Schalter ist kaputt. Ich kann nicht ausschalten. Abstellen. Musik spielen. Märchentante raus. Was ist denn los? Herr Doktor, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich wollte gerade unser Konzert ansagen. Da kam die Dame. Übrigens ist eingeschaltet. Es wird alles zugehört. Der Schalter ist kaputt. Soll ich abstellen lassen? Ja, natürlich. Oder nein, lassen Sie. Liebe gnädige Frau, wenn es unbedingt sein muss, können wir ja unsere Angelegenheit ruhig vor den Leuten abstellen. Ach ja, was ist denn los? Herr Doktor, also bitte nur zwei Minuten, Herr Doktor. Sie machen abends so schöne Musik. Hm. Sie bringen die alte Musik und Sie bringen die moderne Musik, die alle so gern hören. Psst, Moment mal. Ja, hier Radio Frankfurt. Jawohl. Es wird gesendet, ja. Ja, es ist ein Zwischenfall. So, das ist aber recht, dass Sie Ihre 2 Mark im Monat bezahlt haben. Aber deshalb kann doch schließlich auch... Hängen Sie doch ein. Also bitte. Ja, wo war ich denn stehen geblieben? Ach ja, bei der modernen Musik, die alle so gern hören. Sie bringen Ernstes und Sie bringen Heiteres. Aber alles das ist so schrecklich erwachsen. Sie vergessen die Kinder. Aber verzeihen Sie, meine Gnädigste, die Kinder bekommen doch... Ja, die bekommen ihre Märchenstunde, wollen Sie sagen? Ja, aber das weiß ich doch. Ja, aber glauben Sie denn, dass das genügt? Und wenn es selbst für die Allgemeinheit der Kinder genügt, es gibt doch auch andere Kinder, Herr Doktor. Ich bitte Sie, gnädige Frau, das sind ja ganz neue Prinzipien. Wir können doch jetzt nicht die Gesamtlinie des Funkspruchprogramms ändern. Aber warum denn nicht? Das können wir ja gelegentlich im Büro besprechen, aber doch jetzt nicht. Wir haben hier ein Programm abzuwickeln und ich möchte Sie doch bitten, dass Sie... Aber Herr Doktor, gerade jetzt. Lassen Sie mich jetzt ein Märchen erzählen. Ein einziges Märchen. Und wenn es vielleicht nur für ein einziges Kind wäre, das jetzt vielleicht zufällig noch auf ist, ja, aber, Herr Doktor. Meine Gnädigste, das geht doch nicht. Wo kommen wir denn hin, wenn hier jeder machen wollte, was ihm gefällt? Jeder macht, was ihm gefällt. Der Sender ist verrückt geworden. Es war einmal ein Rundfunkteilnehmer, der war mit allem zufrieden, was der Sender ihm bot. Oh, das ist lange, lange her. Eines Abends hörte er eine ganz neue Musik, die ihn mehr entzückte als alles bisher gehörte. Hänschen klein, alle meine Entchen. Was war das? Um Gottes Willen, was? Geben Sie mir ein Glas Wasser. Bitte? Danke. Herr Keier, haben Sie das am Kontrollapparat gehört? Ja, Herr Doktor, alles. Was haben Sie gehört? Ja, zuerst die Märchentante, dann kam der Eilins dazwischen und dann kam Musik. Halt! Dann stimmt das also alles. Aber wer hat denn den Leuten gesagt, dass sie spielen sollen? Herr Pielbusch, bitte. Ja, bitte schön, Herr Doktor. Warum haben Sie plötzlich den Boston gespielt? Ja, wer spielt denn jetzt schon wieder? Niemand. Ich bin doch hier und tu ja gar nichts. Ja, aber so ein Donnerwetter, hören Sie denn nichts? Ruhe! Sie haben das Glas fallen lassen, Herr Doktor. Wie? Ja, richtig. Danke, entschuldigen Sie. Meine Herren, Sie haben alles miterlebt. Es ist etwas Unerhörtes passiert. Es ist eine Musik erklungen, von der wir nicht wissen, wo sie herkommt, während sie alle hier herumstanden hat. Ja, aber warum sehen Sie mich so an? Was ist denn jetzt schon wieder? Herr Geier, bitte antworten Sie doch. Ja, Herr Doktor, ich meine, es war doch gar nicht zu hören. Was? Sie wollen behaupten, Sie hätten nichts gehört? Es war doch ganz deutlich und laut. Erst eine Geige, das blaue Himmelbett. Sie standen doch auch alle wie von den Kopf gestoßen. Wir haben nur so dagestanden, weil Sie so verstört waren. Ja, dann, meine Herren, dann bin ich verrückt geworden. Puh, dann ist absolut nichts mehr zu machen, nein. Ja? Ob der Wahnsinn auf dem Sender nicht bald aufhört? Ja, haben Sie denn nichts gehört? Nur Unsinn? Eine lange Pause? Dann ein zerspringendes Glas? Schluss, ich habe keine Zeit. Herr Geier, halten Sie es für möglich? Ich meine, ganz im Prinzip, dass eine Musik ertönt, die tatsächlich nirgends gespielt wird. Ich meine, ob Sie das für möglich halten? Ja. Personifizierte künstlerische Konzeption, Herr Doktor. Palestrina, erster Akt. Beethoven-Bilder. Aber ich bin doch kein Komponist, ich bin... Der geschäftsführende Direktor ist draußen und möchte seinen Moment sprechen, Herr Doktor. Ja, ich komme. Ich komme... Mein Gott. Er ist verrückt geworden. Er ist wahnsinnig. Was machen wir mit ihm? Grauenhaft. Irrenhaus. Telefonieren. Siefert. Rufen Sie sofort einen Arzt an. Ja, welchen Arzt denn, Herr Krumm? Ganz egal, irgendeinen. Jawohl. Was macht er denn eigentlich? Er spricht mit dem geschäftlichen Direktor. Der Sender ist doch abgestellt. Selbstverständlich. Also, mein Lieber, ich weiß es so sicher, wie ich hier stehe und gehe, dass vorhin hier Musik, eine ganz verrückte Musik, wie ein in die Länge gezogenes blaues Himmelbett zu hören war. Alle leugnen das zwar ab, ohne dass jemand hier ein Instrument angerührt hat. War das vielleicht eine auswärtige Station? Ausgeschlossen, es war hier im Raum. Sag mal, hältst du das für möglich? Kann das sein? Was? Nun, dass eine Musik erklingt, ohne dass jemand spielt. Kannst du das verstehen? Nein, das ist völlig unmöglich. Es war aber doch da. Da musst du dich geirrt haben. Eine solche Art von Musik müsste ja, da sie keiner macht, wenn es das gäbe, honorarlos vor sich gehen. Und ich halte es vom geschäftlichen Standpunkt aus leider für völlig ausgeschlossen, dass hier auf dem Sender irgendwie irgendeine Art von Musik entstehen könnte, für die nicht prompt eine Honorarforderung einliefe. Man kommt aber nicht mit der Logik des Kassabuches aus. Heute hat sich das wieder einmal gezeigt. Och, überhaupt, dieser ganze Abend, erst die Märchentante, die... Nanu, wo ist sie eigentlich? Frau Klehender! Frau Klehender! Sie ist nicht mehr da. Wann ist sie denn weg? Ich habe sie nicht fortgehen sehen. Sie ist einfach verschwunden. Das ist ein Komplott. Was wollt ihr eigentlich alle? Aber ich werde das festhalten. Ich will sofort ein Protokoll diktieren. Rufen Sie meine Sekretärin. Aber mein Lieber, nun beruhigen Sie sich doch mal. Die Sekretärin kann doch gar nicht da sein. Wir sind doch hier im Sender und nicht im Büro. Guten Abend, Herr Doktor. Aber bitte, da ist sie doch schon. Liebes Fräulein, bitte schreiben Sie. Protokoll haben Sie? Protokoll habe ich. Hat sie? Am 24. Oktober 1924 sollte um 8:30 Uhr abends, wie gewöhnlich, haben Sie? Um 8:30 Uhr abends, wie gewöhnlich, Herr Doktor. Das Abendkonzert beginnen, Punkt. Punkt. Schon bei den einleitenden Worten. Nervenzusammenbruch. Er ist völlig verrückt. Beruhigen. Ja, was wollt ihr denn zum Donnerwetter? Lasst mich doch in Ruhe, ich diktiere. Schon bei den einleitenden Worten. Psst, still. Hört ihr nichts? Die Musik. Guten Abend, meine Herren. Der Arzt. Gott sei Dank, der Arzt. Was? Wer? Der Arzt? Wozu ein Arzt? Wer hat sie bestellt? Habt ihr ihn bestellt? Ihr seid wohl blödsinnig, ich brauche keinen Arzt, ihr seid verrückt. Herr, gehen Sie, um Gottes Willen, machen Sie schleunigst, dass Sie fortkommen. Aber beruhigen Sie sich doch, Herr Doktor. Ich bin ja gar kein Arzt. Ja, wer sind Sie denn? Ja, bitte, wer sind Sie denn? Wie kommen Sie hierher? Übrigens, ich kenne Sie doch, glaube ich. Und ob Sie mich kennen, Herr Doktor? Oh ja, Sie kennen mich. Ich war vor einigen Tagen im Büro bei Ihnen. Ach, das ist der verrückte Zauberer, der vor einigen Tagen engagiert sein wollte. Was wollte er denn? Er wollte im Rundfunk zaubern. Und das muss man doch sehen, das geht doch nicht. Ich habe aber im Sender gezaubert. Was haben Sie? Ich habe mich gerecht. Ich habe eine Lektion erteilt. Aber keine Esperanto-Lektion, eine Zauberlektion. Sie wollten nicht an mich glauben. Ich habe sie gezwungen, an mich zu glauben. Warum erlaubten sie mir nicht, den Leuten meine Kunststücke im Sender vorzumachen? Harmlose, fröhliche Zaubereien, die Leute erfreut hätten. Ich bat sie doch dringend genug, mir zu glauben, dass die Rundfunkhörer Kraft meiner Macht Funkzuschauer werden könnten. Sie haben mich ausgelacht. Die Leute hätten alle diese lustigen Dinge in ihren Elektronenröhren, in ihren Detektoren gesehen. Ja, Herr Doktor, gesehen. So wie Sie mich hier vor sich stehen sehen. Ja, mehr noch, so wie dieselben Rundfunkhörer mich auch jetzt sehen. Meine Damen und Herren, sehen Sie fest, ganz fest in Ihren Apparat, in die Glühfarben Ihrer Verstärkerröhren, auf das Kristall Ihres Detektors. Ich zähle bis drei. Und auf drei sehen Sie mich alle. Achtung. Eins. Zwei. Aber Herr, das ist doch wahnsinnig. Schaffen Sie den Menschen doch ins Irrenhaus. Vergessen Sie nicht, dass man Sie, verehrter Herr Doktor, vor 5 Minuten ins Irrenhaus bringen wollte. Was wollte man mich? Sie glauben mir schon wieder nicht. Nichts, glaube ich. Alles ist Unsinn. Das Einzige, was ist, ist, dass wir hier zu tun haben und dass Sie uns stören. Jawohl, jawohl. Raus, raus mit Ihnen, aber sofort. Ja, sind Sie denn nicht zu bekehren? Was haben Sie denn so Wichtiges zu tun? Hören Sie mal. Ich bin Sendeleiter. Wir wollen den Leuten etwas Schönes bieten. Die Leute haben keine Lust, ihre Cagliostro-Scherze weiter mit anzuhören. Es wird gesendet. Siebert, Billbusch, auf, los. Wir spielen den Donauwalzer, den alten Strauß. Die alte, gute, fröhliche Musik gegen all den Wust und Unsinn. Warum fangt ihr nicht an? Siebert, sagen ja. Sie an. Ja. Frankfurt am Main auf Welle 467. Wir spielen jetzt An der schönen blauen Donau von Johann Strauss. Was ist denn los? Los doch anfangen! Was ist denn los? Schneller, schneller! Wir können doch nicht, Herr Doktor. Lachen Sie nicht. Es geht. Es muss. Noch einmal. Noch einmal. Aufhören, aufhören! Glauben Sie mir noch nicht? Nein, ich darf an diesen Unsinn nicht glauben. Ich gehe kaputt, ich bin zu Ende, wenn dieser Unsinn siegt. Dann werden Sie wohl zugrunde gehen müssen. Das wollen wir sehen. Spielen Sie! Sehen Sie, wie ein Grammophon, das hängen bleibt. Halt! Ich kann nicht mehr. Wollen Sie mir immer noch nicht glauben? Dann bin ich also wirklich geschlagen. Dann hat also der Unsinn recht behalten. Dann ist es also wirklich so, dass wir etwas tun wollten, was richtig ist, und konnten es nicht, weil ein anderer etwas tun wollte, was falsch ist. Dann hätte also alles... Nein, das ist ausgeschlossen. Die ganze Weltordnung müsste damit zusammenbrechen. Es wäre ein völlig neues Moment geschaffen. Die Weltgeschichte hätte ihren Sinn verloren. Die Ordnung wäre nicht mehr Herr. Wir müssten uns alle erschießen. Nein, mein Herr Zauberer, ich gebe zu, dass wir alle oft nicht aufpassen und dass wir, wenn wir nicht aufpassen, besiegt werden können. Aber schließlich wollen wir die Ordnung und Sie die Unordnung. Und sicher ist die Ordnung das Richtige und die Unordnung das Falsche. Wenn wir also wollen, dann müssen wir stärker sein als Sie. Jawohl, mein lieber Herr Zauberer. Und jetzt spielen wir noch einmal. Aber jetzt wird's. Gilbusch. Jawohl. Jawohl. Die schöne blaue Donau. Das war Die Zauberei auf dem Sender. Das erste und einzige Hörspiel vom Frankfurter Rundfunkgründer Hans Flesch, uraufgeführt am 24. Oktober 1924. Das erste Radiohörspiel des Deutschen Rundfunks überhaupt. Das Echo auf die damalige Sendung war sehr unterschiedlich. Nicht wenige reagierten verstört. Die Zeitschrift Radio Umschau geht in ihrer Kritik darauf ein. Was soll der Unsinn, denkt so mancher brave Bürger, und die Frage ist berechtigt. Nur gehört eine Antwort darauf. Bisher war der Rundfunk nichts anderes als Ausdrucksmittel bestehender Kunstformen. Aber wäre es nicht möglich, mit dem Radio künstlerische Wirkungen zu erzielen, die weder das Theater, noch das Konzert, noch das Kino zu Wege bringen? Vorläufig ist es nur eine Idee, aber verführerisch ist die Aufgabe. Gelöst ist sie von Dr. Flesch nicht worden, das hat er selbst betont. Ein Versuch, der anregt, der zu neuen Radioschöpfungen führen soll. Aber ein gutes Stück Weg hat der Frankfurter Rundfunk mit seinem ersten Sendespiel doch zurückgelegt. Hans Flesch sieht den Rundfunk jedoch nicht nur als Möglichkeit zu einer neuen Kunstform. Ebenso wichtig ist für ihn die Rolle des Funks als Vermittler, ein Führer zur Kunst, zu den Dingen der Wissenschaft, der Bildung. Mit einem Wort, der Rundfunk als geistiger Helfer wird immer eine hervorragende Rolle spielen. Mit dieser Auffassung, Radio sei ein Instrument zur Volksbildung, steht Flesch wahrhaftig nicht alleine unter seinen früheren Rundfunkkollegen. Trotzdem unterscheiden sich seine Programme deutlich. Flesch räumt in Frankfurt unter allen deutschen Sendern der neuen Musik den breitesten Raum ein. Die enge Bindung zu Hindemith spielt hier sicherlich eine Rolle, aber nicht nur. Ernst Schön, Fleschs zweiter Mann im Frankfurter Funkhaus, ist sogar selbst Komponist. Auf Vermittlung Gertrud Hindemiths war er 1924 aus Berlin an den Frankfurter Sender gekommen. Schön, ein Jugendfreund von Walter Benjamin, hatte bei Ferruccio Busoni und Edgar Varèse Komposition studiert und war deshalb mit den meisten Vertretern der musikalischen Moderne der 20er Jahre persönlich gut bekannt. So auch mit dem Busoni-Schüler Kurt Weil. Thank you. Neben den zahllosen Kompositionsaufträgen, Konzerten, Opernübertragungen und Bildungssendungen war ein besonderer Schwerpunkt von Hans Flesch im Frankfurter Radio ganz gegen den Trend der Zeit, die Reportage. Anlässlich einer Ruderregatta auf dem Main hatte Reporter Paul Laven die erste Sportreportage der Welt produziert. Laven erinnert sich später an eine weitere Erfindung der Frankfurter, die verirrten Mikrofone. Es begann an der Frankfurter Hauptwache um 20 Uhr. Das Mikrofon zum ersten Mal dem Studio und seinem künstlerischen Geräuschezauber entflohen. 10 Minuten später brauste der Übertragungswagen zum Hauptbahnhof, während der Sender, mit dem wir Verbindung hatten, meldete, dass Anrufe mit Fragen und guten Wünschen sich mehrten, trug ich den Marmorkasten des Mikrofons eilends an die Lokomotive eines einfahrenden Zuges. Die Fahrt ging weiter zum Mainhafen. Wir besuchten unangemeldet das Schiff, das gerade dort angelegt hatte. Der Steuermann stellte sich dem Überfall. Kurz und anekdotengespickt berichtete er vom Schifferleben auf dem Fluss. Und dann zum Abschluss der Blick vom Frankfurter Dom. Mit einer weiteren Innovation der Sendereihe »Gedanken zur Zeit« betrat der mutige, moderne Intendant Hans Flesch 1927 in besonderer Weise Neuland. Die Überwachungsausschüsse der Rundfunksender achteten nämlich peinlichst genau darauf, dass die Programminhalte überparteilich blieben. So blieb das Programm des Weimarer Rundfunks auf eine fatale Weise politikfrei, statt ein Massenmedium der Demokratie zu werden. Mit der Sendereihe »Gedanken zur Zeit« setzte Hans Flesch als erster Radiomacher bewusst und klar dagegen. Wer aus dem Gleichmaß täglicher Brotarbeit nach Hause kommt, der will nicht über die Barttracht Karls des Großen unterrichtet werden. Er erwartet vom Rundfunk Antwort auf Fragen zu hören, die ihm brennen, die ihm lebenswichtig sind. Über das Leben, in dem er steht, will er etwas wissen. Die Gedanken zur Zeit bringen zum ersten Mal auch aktuelle politische Diskussionen ins deutsche Radio. Sie werden vom Frankfurter Sender und von der Deutschen Welle ausgestrahlt und erreichen so einen Hörerkreis, der weit über Frankfurt hinausreicht. Aber nicht auf die äußerlich große Zuhörermenge kommt es an, sondern darauf, dass in dieser Reihe auch nur das gebracht wird, was den oben beschriebenen Anforderungen entspricht. Hier soll der Rundfunk zeigen, ob er eine ganz große und wichtige Aufgabe erfüllen kann. Mittler zu sein zwischen Mensch, Leben und Zeit. Thank you. Deutschlandradio Kultur. Das Feuilleton im Radio. 1 Uhr, die Nachrichten. Der UNO-Sicherheitsrat hat Schiffinspektionen vor der Küste Somalias erlaubt. Damit soll die Einhaltung des Waffenembargos und des Ausfuhrverbots für Kohle sichergestellt werden. Das Gremium beschloss dazu eine Resolution. Der Handel mit Kohle gilt als eine der Haupteinnahmequellen von islamistischen Terroristen in Somalia. Russlands Präsident Putin hat den USA Vormachtstreben vorgeworfen. Ein solcher Kurs lasse Konflikte eskalieren, radikale Regime entstehen und sei deshalb eine Gefahr für den Weltfrieden, sagte Putin auf einem Expertenforum in Sotschi. Als Beispiele nannte er den Irak, Syrien und Libyen. Dort kämpften die USA und ihre Verbündeten jetzt gegen die Folgen ihrer eigenen Politik und zahlten dafür einen immer höheren Preis, meinte Putin. Das amerikanische Außenministerium wies die Kritik zurück. In der armenischen Hauptstadt Erevan sind erneut tausende Oppositionsanhänger gegen Staatspräsident Sarkisian auf die Straße gegangen. Die Polizei sprach von rund 15.000 Teilnehmern, die Organisatoren von mindestens 60.000. Der Protest richtet sich gegen den Beitritt des Landes zu der von Russland dominierten Eurasischen Wirtschaftsunion. Sarkisian hatte den Beitritt Armeniens vor 2 Wochen bei einem Treffen mit Kreml-Chef Putin unterzeichnet. Die Weltgesundheitsorganisation erwartet, dass ein Impfstoff gegen Ebola bis Mitte nächsten Jahres in größerer Menge zur Verfügung stehen wird. Bei der WHO in Genf hieß es nach einem Treffen mit Vertretern von Pharmaindustrie, Zulassungsbehörden und Geldgebern, bis dahin dürften wohl um die 200.000 Dosen hergestellt sein. Derzeit sind 2 Impfstoffe in der klinischen Erprobung. In Liberia, Sierra Leone und Guinea sind inzwischen fast 5.000 Menschen an Ebola gestorben. Bei einem Anschlag auf einen Kontrollposten des ägyptischen Militärs auf der Halbinsel Sinai sind mindestens 30 Soldaten getötet worden. Nach Angaben eines Armeesprechers wurden 28 Soldaten verletzt. Ägypten kämpft auf dem Sinai seit langem gegen islamistische Milizen. Das Referendum über die umstrittenen Erdöl- und Erdgasbohrungen vor den Kanarischen Inseln wird vorerst ausgesetzt. Mit dieser Entscheidung reagierte die Regionalregierung in Santa Cruz auf eine Verfassungsklage der Zentralregierung in Madrid. Ein Sprecher sagte, man sei zwar weiter davon überzeugt, dass die Volksabstimmung verfassungskonform sei, wolle aber nun das Gerichtsurteil abwarten. Die spanische Regierung hatte dem Konzern Repsol Mitte August die Genehmigung für Probebohrungen vor Lanzarote und Fuerteventura erteilt. Die Regierung der Inselgruppe sieht in dem Vorhaben eine Gefahr für Umwelt und Tourismus. Die SPD in Thüringen wählt heute einen neuen Landesvorstand. Auf dem Parteitag in Erfurt kandidiert der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt, Bausewein, für das Amt des Vorsitzenden. Der langjährige Parteichef Matschi tritt nicht mehr an. Hauptthema des Treffens dürfte das angestrebte Regierungsbündnis mit Linkspartei und Grünen sein. Bei der Landtagswahl im September hatte die Thüringer SPD ihr schlechtestes Ergebnis seit der Wiedervereinigung erreicht. Stärkste Kraft wurde der bisherige Koalitionspartner CDU. In der Fußball-Bundesliga hat Bremen gegen Köln 0:1 verloren. Das Wetter. Nachts im Norden und Westen etwas Regen, sonst wechselnd, teils gering bewölkt und trocken. Vielerorts dichter Nebel. Tiefstwerte 12 bis 0 Grad. Am Tag meist stark bewölkt, gebietsweise Regen. Im Südosten sonnig oder neblig trüb. Höchsttemperaturen 9 bis 15 Grad, bei Nebel kälter. Die weiteren Aussichten: am Sonntag Wechsel von Sonne und Wolken, vor allem im Osten und Süden Nebel. Im Westen und südlich des Mains auch länger sonnig. 10 bis 16, bei Nebel 8 Grad. Soweit die Meldungen. Deutschlandradio Kultur. Lange Nacht. Die lange Nacht im Deutschlandradio Kultur geht in die zweite Stunde. Heute ein Zauberer auf dem Sender. Die lange Nacht des Rundfunkpioniers Hans Flesch. Eine Sendung von Armin H. Flesch und Wolfgang Hagen. Im April 1924, 27 Jahre jung, hatte Dr. Hans Flesch als Gründungsintendant den Aufbau des Frankfurter Senders begonnen. Er war ein studierter Mediziner, aber mit starken musischen und künstlerischen Neigungen. Verschwägert mit Paul Hindemith war er befreundet mit vielen modernen Musikern und Dichtern, darunter Kurt Weill, Bert Brecht und Ernst Krenek. Mit großer Konsequenz hatte er nicht nur modernes Theater, Literatur und die neue Musik seiner Zeit ins Radio gebracht. Zudem hatte er Reportageformen und politische Kommentarsendungen eingeführt, die seinen Ruf längst weit über Frankfurt hinausgetragen hatten. Vor allem dieser mutige Gang ins Politische war im Weimarer Radio ein Drahtseilakt. Denn das Radio sollte nach dem Willen der im Kern undemokratischen Staatsbürokratie explizit überparteilich und damit in Wahrheit unpolitisch bleiben. Flesch aber hatte überzeugende Formen gefunden, gegen diese falsche staatstragende Attitüde das Medium künstlerisch hochinteressant und politisch immer wichtiger werden zu lassen. Das verschaffte ihm einen Ruf, der weit über Frankfurt hinausging. Aber es war auch der Punkt, an dem seine Gegner im Weimarer Staat, nämlich die Gegner der Demokratie, am Ende seinen Kopf fordern sollten. Ab Mitte der 20er Jahre war es nur eine Frage der Zeit, wann an ihn, den produktivsten, innovativsten und experimentierfreudigsten, dabei aber grundsolide und immer überzeugend auftretenden jungen Mann, der Ruf nach Berlin, der Ruf in die Hauptstadt erfolgte. Seit 1924 hatte sich dort das Programm des immerhin größten deutschen Senders kaum weiterentwickelt und war weit hinter anderen Anstalten, besonders eben Frankfurt, zurückgeblieben. In den Konzertsälen Berlins dirigierten Furtwängler, Klemperer, Toscanini und Bruno Walter. Im Rundfunk aber gab es nur das mittelmäßige Funkorchester. so ließ ein gewisser Cornelis Bronskiest, der Leiter der Berliner Musikabteilung, zum Beispiel die nachmittäglichen Schallplattenkonzerte nicht etwa nach ihrem Inhalt zusammenstellen, sondern nach den Herstellerfirmen der Platten. Erwin Piscator und Max Reinhardt führten auf den Berliner Bühnen Regie. Die Hörspiele der Funkstunde aber inszenierte ein Reporter, wenn auch einer mit einem guten Namen, Alfred Braun. Er schrieb die Stücke selbst und schnitt sie im Wesentlichen auch auf sich selbst zu, denn fast immer sprach er die Hauptrolle. Von der einzigartigen Atmosphäre des 20er Jahre Berlins war im Programm der Funkstunde nur wenig zu spüren. Bertolt Brecht, Alfred Döblin oder Walter Benjamin lebten zwar in Berlin, ihre Rundfunkarbeit hatte sich aber überwiegend in Frankfurt abgespielt. Entsprechend groß waren die Erwartungen, als nach mehreren Anläufen zuvor Fleschs Wechsel nach Berlin 1929 endlich feststand. Die Radiozeitschriften stellten ihren Lesern den neuen Intendanten vor. Mitnichten die kleinste unter den Rundfunkstädten Deutschlands, dies Frankfurt am Main, das jetzt in Hans Flesch seinen künstlerischen Leiter hergibt. Auch nicht die unbedeutendste deutsche Sendestelle, sondern vielleicht der Sender, der als einziger ein eigenes Gepräge annahm, weil sein Leiter am deutlichsten die Mission des Rundfunks erkannte oder doch ahnte. Intendant Flesch wird den Berliner Sendungen endlich die einheitliche Linie geben, die sie immer vermissen ließen. Er wird das unselige Regiemonopol brechen, Gastregisseure heranziehen. Er wird vor allem das Programm mit echter Aktualität erfüllen. Die Ostdeutsche Illustrierte Funkwoche aus Breslau geht bereits auf die Auseinandersetzungen ein, die dem neuen Intendanten bevorstehen. Dr. Flesch hat also den Mut, in Berlin das heiße Eisen der Programmreform anzufassen. Dr. Flesch ist klug genug, um zu wissen, was er tut. Und er wird sich gesichert haben, dass er nicht nur einen Posten und einen Titel, sondern auch ein Amt mit den nötigen Vollmachten übernimmt. Wenn er das aber tut, so sind Zusammenstöße ernster Art mit den gegenwärtigen Ressortchefs Bronskiest und Braun unerlässlich. Hans Flesch kannte die Schwierigkeiten, die ihn in Berlin erwarteten. Entsprechend umfängliche Befugnisse hatte er ausgehandelt. Das gesamte Programm, der musikalische Teil ebenso wie Alfred Brauns Vortragsabteilung, war dem Intendanten unterstellt. Als erstes beendet Flesch sofort die Ideenlosigkeit des Musikprogramms. Die Schallplattenkonzerte werden thematisch gegliedert, Verhandlungen mit Gastdirigenten beginnen und die neue Musik und ihre Protagonisten erhalten ein Podium. Thank you. Zeitgenossenschaft und Aktualität. Das sind die zentralen Anforderungen, die Hans Flesch an das am meisten zeitgenössische aller Medien stellt. Den Hörern der Funkstunde soll ein lebendiges Bild der Welt vermittelt werden. Mehr noch, der Rundfunk selbst soll dabei zu einem Teil der Großstadtkultur werden. Also beginnt Weltbühnenautor Alfred Polger, neben Herbert Jering und Alfred Kerr, einer der Starkritiker Berlins, mit einer regelmäßigen Rückschau auf die Theateraufführungen der Hauptstadt. Kerr wiederum schreibt satirische Glossen zu den großen und kleinen Geschehnissen des Alltags. Sogar die neuesten Filme werden im Rundfunk besprochen, obwohl Kino in den Augen des Kulturbürgers immer noch den Ruch des Anstößigen besaß. Die spektakulärste Neuerung von Hans Flesch aber ist die aktuelle Abteilung. In seiner ersten Programmrede kündigt er sie selbst an. Beabsichtigt ist neben der eigentlichen Programmabteilung, die das musikalische, literarische und Vortragsprogramm umfasst, eine selbstständige aktuelle Abteilung neu aufzuziehen, die den Hörer in einer ständigen Verbindung mit allen wesentlichen Zeiterscheinungen halten soll. Zu den regelmäßigen Sendungen, die innerhalb der aktuellen Abteilung entstehen, gehört das Interview der Woche, in dem Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur zu Wort kommen. Die Serie »Wovon man spricht« berichtet über aktuelle Ereignisse, neue Gesetze, Gerichtsverhandlungen und Personalveränderungen an den Schaltstellen der Gesellschaft. Die tägliche Presseumschau bringt eine Übersicht der wichtigsten Kommentare und Leitartikel. Die schon in Frankfurt erfolgreichen Zeitberichte werden auf Schallplatten aufgezeichnet und erlauben regelmäßig einen Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Zeit. Ein solcher Rückblick auf Schallplatten, anlässlich der Berliner Funkausstellung 1930, gibt davon eine Vorstellung. Einleitung und verbindende Texte spricht Hans Flesch. Es ist die einzige noch erhaltene Aufnahme mit seiner Stimme. Meine Damen und Herren, der Plattenrückblick soll Ihnen die Erinnerung an bemerkenswerte Geschehnisse vermitteln, künstlerische, politische und andere Ereignisse, soweit sie im Rundfunk ihren Spiegel fanden und mit Hilfe der Schallplatte festgehalten wurden, sollen in Ausschnitten an Ihnen vorüberziehen. So erleben Sie ein Stück Zeitgeschichte noch einmal. Wir beginnen mit einem Ausschnitt aus der traurigen Stunde am 6. Oktober vorigen Jahres, in der Deutschland seinen großen Staatsmann Gustav Stresemann durch die Straßen Berlins zum Grabe geleitete. Die Minuten stillen Aufenthalts auf der Straße vor dem Arbeitszimmer sind um. Der Trauerzug setzt sich wieder in Bewegung zum Friedhof hin. Gustav Stresemann hat das Auswärtige Amt verlassen. Am 11. Dezember 1929 erhielt Thomas Mann den Nobelpreis. Sie hören in einer Reportage die Übergabe des Preises aus Stockholm. Thomas Mann hat sich erhoben, seinen Platz auf dem Podium verlassen. Er steigt die Stufen nieder ins Parkett. Thomas Mann steht vor dem schwedischen König, Hände schütteln. Thomas Mann verbeugt sich tief. Einfallssturm für Thomas Mann. Thomas Mann kehrt an seinen Platz auf der Estrade zurück. Das erste große politische Ereignis des Jahres 1930 war die Haager Konferenz. Im gleichen Monat die Londoner Flottenabrüstungskonferenz. Hören Sie ein Stück aus der Eröffnungsrede des Königs von England. Every nation represented here is proud of its navy. Der König hat seine Rede eben proud of that navy's vast achievements and inspiring traditions. Vom Sport. Am 24. Januar Boxkampf Franz Düppers gegen Harry Stein. Ausgang unentschieden. Eben sehr stark ist. Über sehr schön. Die alte Kampfmaschine unten rechts, links rein. Das Publikum ist begeistert von diesem Kampf. Aus der Gesellschaft. Der traditionelle Berliner Presseball am 25. Januar. Hallo, meine Damen und Herren, verehrte Festteilnehmer des Presseballs in der Ferne. Wir sind da. Es war nicht ganz leicht, uns mit unserem Mikrofon hier durchzuschlängeln, durch das Geschiebe der Tanzenden und der Promenierenden. Professor Max Liebermann, eröffnete am 22. Februar die Rembrandt-Ausstellung. Sein Werk ist frisch und unverstaubt geblieben, als wäre es eben aus deiner Werkstatt hervorgegangen. Es ist Fleisch von unserem Fleisch. Was hat ihm diese ewige Frische bewahrt? Nichts anderes als das Rembrandt-Werk lebt. Am 23. Februar besuchte der österreichische Bundeskanzler Schober Berlin. Er sprach zu den Rundfunkhörern. Gemeinsam ist uns der Wille, dem deutschen Volk in den beiden deutschen Staaten ein festes Fundament für eine bessere Zukunft zu bauen, auf welche das deutsche Volk im Hinblick auf die Größe seiner Vergangenheit und seine kulturellen Leistungen vollen Anspruch hat. Eine Eltern- und eine tägliche Jugendstunde, Sportübertragungen, wandernde Mikrofone und Reportage aus aller Welt, Zwiegespräche über kulturelle und politische Themen, improvisierte Erzählungen bekannter Autoren, die Liste der neuen Sendeformate, die Hans Flesch ab 1929 in Berlin einführt, ist lang. Ein wirklich moderner Sender entsteht. Hans Flesch will den Hauptstädtern außerdem noch künftig die Möglichkeit geben, zwischen zwei Programmen zu wählen. Das Abendprogramm des Deutschlandsenders soll ausgebaut und inhaltlich mit der Berliner Funkstunde abgestimmt werden. Unter der Überschrift »Ein Jahr Intendanz Dr. Fleschs« schreibt die Zeitschrift Funk im Sommer 1930. Zwei Verdienste wollen wir Flesch hoch anrechnen. Er hat zuerst einmal die bis dahin herrschende muffige Atmosphäre von weltanschaulicher Intoleranz gereinigt. Und er hat dem freien Wort Geltung verschafft, das in Diskussionen vorgebracht werden kann. Genau damit aber wurde Hans Flesch sehr bald zum Lieblingsfeind der nationalen Rechten. Offenen politischen Meinungsstreit im Rundfunk, bei dem die besseren Argumente die Oberhand behalten, das war das Letzte, was sie wollten. Vordergründig nahmen seine Gegner zunächst die angebliche Bevorzugung atonaler Geräuschemacher aufs Korn, zumal die seines Schwagers Hindemith, was anhand des Funkstundenprogramms leicht zu widerlegen war. In Wahrheit ging es ihnen aber um die Meinungsvielfalt, die mit Hans Flesch Einzug im Programm der Funkstunde gehalten hatte. Im Funkartikel heißt es weiter: Und dann hat Flesch die Mission des einzigartigen Instruments Rundfunk begriffen, das ohne Vorbild ist, das weder Theaterkopie noch Vortragsmaschine oder Massengrammophon sein soll. Neben der Aktualität des Mediums hatte für Flesch seit den ersten Frankfurter Rundfunktagen die Suche nach der neuen funkischen Kunstform gestanden. Funkisch, weil sie sich aus dem Wesen ihrer rein akustischen Präsenz entwickeln sollte. Funkisch auch durch den bewussten, im Wortsinne grundlegenden Einsatz der Technik, der Maschine. Bereits im Oktober 1924 hatte Hans Flesch argumentiert, wie neue Kunst aus neuer Technik entstehen könne. Das Kino war, als es begann, das Theater ersetzen zu wollen, folgerichtig Ersatz geworden. Und niemals kann Ersatz Kunst sein. Als es später in den glänzenden Chaplin-Filmen sich bewusst vom Theater losmachte und da einsetzte, wo das Theater in seinen Möglichkeiten erschöpft war, da begann es uns zu interessieren. Hier war kein Ersatz mehr, denn diese Dinge ließen sich nicht auf das Theater zurückübertragen. Wir glauben, dass aus der Maschine Künstlerisches entstehen kann. Aber nur, wenn sie selbstständiger Ausgangspunkt, nie wenn sie versteckt wird. Alle Eigenart kann Kunstwerke schaffen. Thank you. Die Suche nach einer neuen, aus den Bedingungen des Rundfunks entstandenen Kunstform setzt Hans Flesch auch in Berlin fort. Im März 1930 entsteht in Berlin die folgende Aufnahme des Hörspiels »Der Lindbergh-Flug«. Brecht hatte den Text geschrieben, Weil und Hindemith die Musik, und der Kölner Intendant Ernst Hart führte Regie. Die Gemeinschaftsproduktion war auf Anregung Fleschs entstanden und beim Kammermusikfest Baden-Baden 1929 uraufgeführt worden. Lindbergh spricht mit seinem Motor. Lindbergh speaks to his motor. Dialog de Lindbergh avec son moteur. Jetzt ist das nicht mehr weit. Jetzt müssen wir uns noch zusammennehmen, wir zwei. Hast du genug Öl? Meinst du, das Benzin reicht dir aus? Hast du kühl genug? Geht es dir gut? Das Eis ist schon ganz weg, das dich bedrückt hat. Der Nebel, das ist meine Sache, du machst deine Arbeit. Wird Lindbergh von Fischern gesichtet. At last, Lindbergh is sighted by some fishermen off the coast of Scotland. Enfin, non loin de l'Écosse, Lindbergh est aperçu par des pêcheurs. Da ruft etwas, horch. Was soll da rufen? Horch das Rattern in der Luft. Was soll da rattern? Schau, dort fliegt ein solches Ding, das ist ein Flugzeug. Wie soll da ein Flugzeug sein? Niemals kam ein solches Ding aus einem Fetzen und Eisen übers Wasser. Nicht mal ein Narr könnte sich hineinsetzen. Es wäre noch ein Kamm ins Wasser. Und der Wind würde es einschränken. Und welcher Mensch hielt er so lange Zeit am Steuer aus? So schau doch wenigstens. Und zu da schauen, wo es doch niemals sein kann. Jetzt ist es fort, ich weiß auch nicht, wie es sein kann, aber es war eben. Der Lindbergh-Flug, aus dem wir soeben einen Ausschnitt gehört haben, von Hans Flesch initiiert und beauftragt, war so wenig wie die Zauberei auf dem Sender ein funkisches Kunstwerk im eigentlichen Sinn. Das zeigt bereits die Tatsache, dass beide Hörspiele live aufgeführt worden waren. Flesch weiß jedoch längst, dass radiophone Kunstformen im Studio und nicht in der Live-Situation entstehen. Als das von ihm konzipierte Studio der Funkstunde im August 1929 in Berlin eröffnet wird, gibt Intendant Hans Flesch in einer kurzen Ansprache an die Hörer das Programm des neu geschaffenen Experimentierfelds vor. Für den Rundfunk gilt der Satz: Im Anfang war das Experiment. Nicht nur das übermittelnde Instrument, auch das zu übermittelnde ist neu zu formen. Ebenso wie die Technik verlangt, dass Stellung des Orchesters, des Chors, der Solisten zum Mikrofon nicht schematisch festgelegt, sondern stets neu versucht werden, ebenso muss das Programm erstarren, wenn nicht ständig neue Möglichkeiten ausprobiert werden. Hierfür ist das Studio da. Gute oder schlechte Aufnahme braucht noch kein Kriterium zu sein. Aber ob Interesse erweckt wird oder nicht, ist wichtig. Das Studio ist die logische Fortsetzung der Zauberei auf dem Sender. Seit 1924 haben sich die technischen Voraussetzungen weiterentwickelt. Die Zauberei hatte man noch live im Frankfurter Aufnahmeraum spielen müssen, allen Unwägbarkeiten der Direktübertragung ausgesetzt. Für das aus Technik hervorgegangene Kunstwerk war aber Präzision ebenso wesentlich wie seine Reproduzierbarkeit. Das Hauptmerkmal der Maschine ist Präzision. Soll aus einer Maschine etwas Künstlerisches herauskommen, so darf diese Haupteigenschaft nicht verletzt werden. Was Präzision im künstlerischen Sinne für Flesch bedeutet, lässt sich an Walter Ruttmanns Hörfilm Weekend zeigen. Ruttmann kommt vom expressionistischen Film und ist mit der Technik des Schneidens und Montierens vertraut. Weekend erinnert weit mehr an die Fotomontagen eines John Hartfield oder die heutige Techno- und Videoästhetik als an eine konventionell erzählte Geschichte. Ruttmann kombiniert mit blitzschnellen Schnitten, Außenaufnahmen und Studiosequenzen zum Hörbild eines sommerlichen Wochenendes in der Großstadt. Hallo, Fräulein. Bitte Döner auf 42 40. Erlkönig. Ich verbitte mir das! Bitte. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Fräulein, Sie haben mich ja falsch verbunden. Döner 42. Vier. 4 mal 4 ist. Vierter Stock, Spielwaren, Schuhwarenladen, Lebensmittelabteilung. Bitte erlauben Sie mir doch. Und erlauben wir uns? Erlauben Sie mal. Wie ebenso dringend wie höflich. Hallo, Fräulein. Mein Sohn. Aber Fräulein. Mein Sohn. Es ist zum rasend werden. Kollege kommt gleich. Na Gott sei Dank. Hallo. Mein Vater. Achtung. Hallo. Vater. Achtung. Weekend ist die Fortsetzung der Zauberei auf dem Sender mit den angemessenen, bald technischen Mitteln. Und, wie Flesches analog zum Chaplin-Film 1924 schon vorausgesehen hatte, diese Form des Hörspiels war kein Ersatz mehr für bestehende Kunstformen. Sie ließ sich, ebenfalls wie der Chaplin-Film, nicht auf das Theater rückübertragen. Mit Weekend war fraglos ein funkisches Kunstwerk entstanden. Möglich geworden durch die Erfindung des Triergon-Tonfilmverfahrens, einer Frühform des Tonbands. Aus der Maschine hatte Künstlerisches entstehen können, weil sie dessen selbstständiger Ausgangspunkt gewesen war. Aber es war nur ein Schritt auf dem Weg, einschränkend formuliert Flesch Anfang 1931. Eine Wirkung auf die Masse wird diese Form nie erzielen. Sie verhält sich etwa zu dem Hörspiel, das kommen wird, wie der abstrakte Film zu dem normalen. Am 18. Dezember 1930 wurde Hans Flesch 34 Jahre alt. Einige seiner engeren Mitarbeiter überreichten ihm ein ganz besonderes Geschenk: Glückwünsche auf Schallplatte. Diese Privataufnahme ist nicht nur eine ironische Anspielung auf Fleschs Auseinandersetzung mit seinen Kritikern, sie ist auch ein historisches Dokument, das zeigt, wie stark die Angriffe von rechts bereits waren. Sehr verehrter Herr Doktor, ich kann als Außenbediensteter am heutigen Tage leider nicht selber dabei sein. Das ist auch sehr gut, weil ich mit einem Stockschnupfen behaftet bin. Aber ich will doch wenigstens meine Stimme abgeben an den Chor der Glückwünsche für Sie. Glück wenigstens zu wünschen, das ist ja das Einzigste, was in dieser Zeit der Abbauten noch stehen geblieben ist. Die letzte hohe Säule, auch diese schon geborsten, kann stürzen über Nacht. In diesem Sinne toi toi toi und alles Gute beim Finanzamt von Ihrem ergebenen Alfred Braun. Berlin, Eschersheim und umliegende Orte. Man vergönne auch mir einige Worte. Da die Ansage noch immer nicht fest fixiert, spreche ich frei und ungeniert. Ich grüße von Herzen Dr. Flesch. Er bleibe weiter flott und fesch. Ein charmanter Chef mit Bügelfalten. Nur die Gagen bitte umzuschalten. Hochverehrter Herr Doktor, auch die Vortrags- und Nachrichtenabteilung bringt Ihnen die herzlichsten Glückwünsche dar und zum Zeichen Ihrer Verehrung diesen Blumenstrauß. Diese Blumen wären nicht so schön gewachsen und würden nicht so lieblich duften, wenn die Vorträge über Winterdüngung des Gartens und die Emsigkeit unserer einheimischen Bienen im Programm der Funkstunde fehlten. Als weiteres Geburtstagsgeschenk versprechen wir Ihnen, sehr geehrter Herr Doktor, in Zukunft nur noch Vorträge der Zivilisationsliteraten zu bringen und mindestens dreimal täglich Studenten diskutieren zu lassen. In puncto Nachrichten aber können wir Ihnen nach einer uns soeben zugegangenen amtlichen Meldung mitteilen, dass sämtliche Notverordnungen mit sofortiger Wirkung aufgehoben sind. Das ist unser drittes Geburtstagsgeschenk. Und wir zweifeln nicht daran, dass es wesentlich zum weihnachtlichen Burg- und Hausfrieden beitragen wird. Auch Köppen gratuliert sehr herzlich. Mehr kann er nicht und das ist schmerzlich. Er würde weiter meckern, nur sonst kommt Herr Scholz mit der Zensur. So sagt Herr Köppen schlicht und resch nichts weiter als: Flesch, heil, heil, Flesch. Amen. Die heisere Stimme zum Tag ist infolge der Notverordnung verstummt. Nur am 18. Dezember darf sie ein Tönchen reden. Von wegen Dr. Hans Flesch, den wie der Funkpranger des deutschen Senders meldet, begeht der Intendant der Berliner Funkstunde an diesem 18. Dezember seinen 34. Geburtstag. Im Namen dieses Funkprangers, im Namen des gesamten Braunen Hauses, im Namen der halbbraunen aktuellen Abteilung, rufen wir mit Adolf Hitler, unserem verehrten Dr. Hans Flesch zu. Doppelpunkt, Anführungsstrich, Zitat aus dem Völkischen Beobachter. Seit ich den deutschen Rundfunk in den regelmäßigen Dienst der Regierungspropaganda gestellt sehe, kann auch ich mich dem Eindruck der nur allzu begründeten leichten Vergänglichkeit rednerischer Leistungen nicht mehr verschließen. Anführungsstrich, Punkt. In diesem Sinne höre ich mit meinem offenen Brief auf und stelle die Tätigkeit unseres losen und schwarzen, ja sogar schwarzlosen Senders mit dem Ruf ein: Die Stimme unseres Jahres, Dr. Hans Flesch, sie lebe hoch. Guten Tag, Dr. Knöpke. Tag, Fei. Wohin wollen Sie denn? Na, zum Obermachermeister. Wie bitte? Ah, Sie meinen zum Herrn Intendanten. Ja, das geht aber nicht. Na, warum denn nicht? Was ist denn los? Ja, das geht nicht. Na, aber warum denn nicht? Ist der Kirschner wieder drin? Na, selbstverständlich, wer denn sonst? Na, der sitzt den ganzen Tag drin. Was macht denn der eigentlich da? Was wird er machen? Ich meine, aber abgesehen davon komme ich doch zuerst. Na, wieso denn? Und mein Rückblick, der bleibt liegen, was? Lächerlich, diese Platten da. Ich meine, ich muss mit meinem Sport rein, ist auch da wie Sport, Sie kriegen ja doch nicht viel bezahlt. Naja, Sie ja auch nicht, nicht wahr? Aber neben, also, gehen wir zusammen rein. Gut, gehen wir zusammen rein. Also. Heil und Sieg und langes Leben soll der liebe Gott dir geben. Und der Postminister auch. Dass ich runde bald dein Bauch. Doch auch der all deiner Leute. Fette Beute, fette Beute. Ihnen fällt aber heute auch wieder gar nichts ein. Na, das war ja nicht so schlimm, aber Ihnen ja auch nichts. Na, bitte unterlassen Sie doch die Privatgespräche, ja? Jetzt kommt ein Abgang ohne Gleichen. Wir wollen nun die Hand dir reichen. Herzlichen. Herzlichen. Herzlichen. Herzlichen. Herzlichen. Herzlichen. Herzlichen. Herzlichen. Herzlichen. Herzlichen. Ach, die verfluchte Platte. Aus! Intendanzbüro 1 und 2 kommen wieder nach eigenem Programm. Einstweilen kann Hans Flesch seine Arbeit noch fortsetzen. Die Säule Weimarer Republik ist zwar geborsten, aber noch steht sie. Und mit ihr die Funkstunde. Am 22. Januar 1931 zieht der Berliner Rundfunk in sein neues Funkhaus, das von Hans Pölzig entworfene Haus des Rundfunks an der Masurenallee. In Hans Fleschs Privathaus am Bachstelzenweg in Berlin-Dahlem verkehren die berühmtesten Künstler und der Intendant wirbt um ihre Mitarbeit am Funk. Sein Sohn erinnert sich. Wir wurden ja den vielen, vielen Besuchern in Dahlem selten vorgestellt, weil mein Vater immer sagte, Kinder im Hause soll man selten sehen, nie hören. Im Hause waren fantastische Leute. Das habe ich zum Teil gespürt und zum Teil später wahrgenommen, dass es also Namen wie Furtwängler, wie viele Künstler, viele Aldi dieser Zeit, Richard Tauber und andere. Wir wussten dann, also jetzt ist der da, aber wir sollten ja nicht gesehen oder noch weniger gehört werden. Manchmal wurden wir vorgestellt und deswegen kann ich den Onkel Ringelnatz gut, der kam ganz oft. Die Heinisch, der Maler, ja, und hauptsächlich eben Künstler, die mein Vater an den Rundfunk bringen wollte, obwohl sie misstrauisch waren, weil der Ton nicht so gut war. Da gab es immer so ein Rückkopplung dazwischen und sie sagten, das würde ihren Vorführungen schlechten Ruf bringen, aber das ging dann besser und besser und wir haben es angenommen. my thrilling farabye. Yeah, to be here for me, to be my Je schlechter es der Wirtschaft geht, je stärker die Arbeitslosenzahlen steigen, desto aggressiver wird die Stimmung in Deutschland. Trotz aller Erfolge werden auch die Angriffe von rechts gegen den Berliner Intendanten immer wütender und irrationaler. Mit Beginn des Jahres 1932 übersteigt die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland die 6-Millionen-Grenze. Die rigorose Sparpolitik des Kabinetts Brüning hat der Konjunktur mehr geschadet als genützt. Das Vertrauen der meisten Deutschen in demokratische Parteien ist gering. Saal- und Straßenschlachten zwischen Nazis und Kommunisten sind an der Tagesordnung. Die Republik von Weimar ist nicht mehr zu retten. Am 30. Mai schreibt Goebbels in sein Tagebuch: Die Bombe ist geplatzt. Brüning hat um 12 Uhr dem Reichspräsidenten die Gesamtdemission des Kabinetts überreicht. Das System befindet sich im Fall. Hindenburg hatte Franz von Papen mit der Bildung einer Regierung der nationalen Konzentration beauftragt. Nur 2 Wochen später sind SA, SS und Uniformverbot wieder aufgehoben. Am 20. Juli folgt der sogenannte Preußenschlag. Papen setzt die sozialdemokratische Regierung Braun ab und übernimmt als Reichskommissar selbst die Regierungsgeschäfte. Am 27. Juli gibt die Reichsregierung Leitsätze zur Neuregelung des Rundfunks bekannt. Ihr Ziel ist die weitgehende Kontrolle der Programminhalte, Zentralisierung und die Verstärkung des Staatseinflusses. Erstens, die Neuregelung bezweckt a. die Organisation des Rundfunks zu vereinfachen und übersichtlicher zu gestalten, b. die noch in Privathand befindlichen Geschäftsanteile der Rundfunkgesellschaften in die öffentliche Hand, Reich und Länder zu überführen und damit die alleinige Verwaltung des Rundfunks zu sichern. Im Ergebnis bedeutet dies die endgültige Verstaatlichung des deutschen Rundfunks und den schrittweisen Einzug der Nationalsozialisten im Funk. Am 30. September 1932 werden den regionalen Rundfunkgesellschaften seitens der Post ihre Sendelizenzen entzogen. Um die politische Überwachung des Programms im Sinne der Regierung zu gewährleisten, schreiben die Leitsätze der Regierung weiter vor. Viertens. Der Reichsrundfunkgesellschaft werden 2 Reichskommissare übergeordnet, von denen einer vom Postminister, einer vom Reichsminister des Innern ernannt wird. Neben Hans Bredow tritt nun der Ministerialrat im Innenministerium Erich Scholz, bislang Reichsvertreter im Rundfunküberwachungsausschuss und seit einem Jahr Mitglied der NSDAP, erhält Scholz am 10. August vom Reichsinnenminister Wilhelm Freier von Geil seine Ernennungsurkunde. Nun überschlagen sich die Ereignisse auch in der Masurenallee. Kurz darauf tritt der neu ernannte Kommissar seinen Dienst an und schon am selben Tag melden die Berliner Abendzeitungen die Absetzung des Intendanten der Funkstunde, Dr. Hans Flesch. Am folgenden Tag schreibt Hans Bredow an den Reichspostminister Elz von Rübenach: Der politische Reichskommissar des Rundfunks, Herr Ministerialrat Scholz, hat aus kulturpolitischen Erwägungen die Abberufung des Intendanten Dr. Flesch verlangt. Für die Abberufung ist die Abhaltung einer Generalversammlung der Funkstunde erforderlich. Ich bitte um Anweisung, ob ich dem Verlangen des politischen Reichskommissars zuzustimmen habe. Bredow. Bredow muss zustimmen, ebenso die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats der Funkstunde. Doch bevor dieser am kommenden Montag zusammentritt, wird auf Anweisung der Reichsregierung die erste Rundfunkrede eines Nationalsozialisten, des Reichsorganisationsleiters der NSDAP, Georg Strasser, im Programm der Funkstunde gesendet. Wenige Tage später redet auch ein anderer Mann zum ersten Mal im Rundfunk, der Reichspropagandaleiter der NSDAP, Dr. Josef Goebbels. Man wird ihn von nun an häufiger hören können. Die Rundfunkzeit Hans Fleschs war vorüber. Bis zu Hitlers Machtübernahme waren es keine 6 Monate mehr, und im Sommer 1933 hatte Goebbels die Gleichschaltung des Rundfunks bereits weitgehend vollzogen. Was danach aus den Radiolautsprechern kam, hatte mit dem Rundfunk Hans Fleschs nichts mehr zu tun. Er sagte einmal kritisch über irgendwas, da am Radio vorging, und sagte, weißt du, der Rundfunk ist wie eine Maschine, die darf nie anhalten. Der muss immer gehen. It's like the show goes on. Ja. Das ist dieselbe Idee. Wenn es mal im Gange ist, muss es weitergehen. Thank you.

Am 12. August 1932 war Hans Flesch nach 9 Jahren innovativer Tätigkeit als Intendant in Frankfurt und Berlin aus dem Rundfunkdienst entlassen worden. Ein Jahr später sitzt er im Konzentrationslager Oranienburg nahe Berlin. Der neu ernannte Reichssendeleiter Eugen Hadamowski hatte seinen Vorgesetzten, Propagandaminister Josef Goebbels, überredet, gegen die Leiter des Weimarer Rundfunks einen Schauprozess anzuzetteln, wegen der angeblich dort herrschenden Korruption. Goebbels, der anfänglich wenig Neigung zu diesem propagandistisch eher zweifelhaften Unternehmen zeigte, stimmt schließlich zu. Am 9. August 1933 schreibt er in sein Tagebuch: Die Rundfunkbarone auf meine Veranlassung nach Oranienburg. Jetzt wimmern sie in Briefen und Telegrammen und bekommen Nervenzusammenbrüche. Das passt auch ganz zu diesen feigen Großverdienern. Außer Hans Flesch wurden in der Nacht des 7. auf den 8. August auch Kurt Magnus, Heinrich Giesecke, Alfred Braun und der frühere SPD-Rundfunkpolitiker Ernst Heilmann von SS-Männern verhaftet. Hans Bredow, der unmittelbar nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler von seinem Amt als Rundfunkkommissar zurückgetreten war, fordert in Telegrammen an Hitler und Hindenburg die Freilassung seiner ehemaligen Mitarbeiter. Telegramm. Herrn Reichskanzler, Berlin, 9. August 1933. Als Auftakt zur Jubiläumsausstellung des Rundfunks ist öffentlicher Vernichtungskampf gegen Personen eingeleitet, denen Deutschland den Aufbau dieses Macht- und Kulturinstruments verdankt. Ich bitte den in Schutzhaft genommenen Rundfunkleuten, durch Wiederherstellung ihrer Bewegungsfreiheit Möglichkeit zur Verteidigung zu geben. Falls meinen Anträgen nicht entsprochen werden kann, bitte ich wiederholt, das Schicksal meiner früheren Mitarbeiter teilen zu dürfen. Gezeichnet Bredow, ehemaliger Kommissar des Reichspostministers. Bredows Telegramme bleiben unbeantwortet. Hadamowski lässt stattdessen Propagandafotos schießen, die Hans Flesch, Magnus, Giesecke, Braun, Heilmann und Fritz Ebert, den Sohn des ersten Reichspräsidenten, beim Appell im Konzentrationslager zeigen. Wiederholt fährt Hadamowski selbst nach Oranienburg, um von dort Reportagen vorzunehmen. Wir sind mit dem Mikrofon nach Oranienburg hinausgewandert und wollen nun versuchen, Ihnen und der Welt die Wahrheit, ein Spiegelbild des Lebens, aller Vorgänge im dortigen Konzentrationslager, der in Schutzhaft genommenen, verirrten, verhetzten und schuldig gewordenen Volksgenossen zu Gehör zu bringen. In diesem Konzentrationslager in Oranienburg befinden sich prominente Führer der SPD und KPD-Funktionäre, befinden sich Menschen, die sich schuldig gemacht haben durch Raub am deutschen Volksvermögen, die sich vergangen haben gegen Sitte und Moral, Staat und Volk, gegen die Weltanschauung des deutschen Menschen. Der Lagerkommandant steht neben mir. Und wir wollen ihn nun bitten, einen Häftling heranzuholen, damit er Ihnen, Hörerinnen und Hörer der Welt, erklären kann, wie er hier verpflegt wird. Können wir mal einen der Häftlinge haben, ja, das gehen wir gut, der das Essen in Empfang nimmt? Was gibt es? Das werden wir. So, wollen wir mal gleich hören, wie der Mann das empfängt. Er steht in militärischer Haltung, diszipliniert vor dem Kommandanten, nimmt jetzt sein Essen in Empfang, kommen Sie mal her. Wie heißen Sie? Schulze. Sind Sie Kommunist gewesen? Wohl. Hier, was haben Sie jetzt für eine Essenssuppe hier? Erbsensuppe. Erbsensuppe. Wohl. Ist das ohne oder mit Einlage? Mit Speck. Mit Speck. Werden Sie davon satt? Wohl. Was haben Sie gestern gegessen? Rauben. Rauben. Die schmecken wohl nicht. Jawohl, Sie haben ganz gut gemacht. Was meinen Sie wohl, was wir Nationalsozialisten zu essen gekriegt hättet, wenn ihr Kommunisten am Ruder gewesen wärt? Ich glaube, ihr hättet uns ja nicht so anständig behandelt, wie ihr hier behandelt werdet. Ein gewisser Kriminalkommissar Kanthack, der die polizeilichen Ermittlungen gegen die Rundfunkmänner leitet, hilft auf seine Art. Mit der Begründung, ausreichendes Material gesammelt zu haben, erwirkt er bei der Berliner Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen Flesch, Magnus, Giesecke und die übrigen Beschuldigten. So werden aus den politischen Gefangenen Untersuchungshäftlinge. Ende September 1933 wird Flesch an das Untersuchungsgefängnis Moabit überstellt. Wie das genau zuging, wussten wir praktisch nicht. Dr. Hans Flesch Junior, der Sohn. Er war weg. Er war in Moabit, er war im Gefängnis. Da war keine Frage drüber, aber warum und wieso und wie lange. Und man hörte dann nur, dass der Vater ist okay und meine Mutter besuchte ihn. Der Untersuchungsgefangene Nummer 4450 ist schnell bei den Wärtern in Moabit beliebt. Hans Flesch, lebenslang ein begnadeter Gelegenheitsdichter, beliefert das Gefängnispersonal mit allen gewünschten Reimen und Liedchen für Geburtstage, Hochzeiten und sonstige Familienfeiern. Auch an seine Frau Medi schreibt Hans Flesch immer wieder Gedichte aus dem Gefängnis. Eines davon, aus einem Brief vom 16. Januar 1934, hat sich erhalten. Medilein, gern geht Herr Müller sonntags ins Panoptikum, wo Columbus neben Schiller, Sherlock Holmes und Jack the Killer stehen so in Wachs herum. Doch den konzentrierten Jammer sieht er in der Schreckenskammer, sieht auch mich in Wachs getrieben und hört den Erklärer sagen, dieser Mann hat seiner Lieben 40 Briefe einst geschrieben in knapp 120 Tagen. Staunendes Gemurmel wird sich rings erheben. Denk mal, 40! Etwas weiter hinten kauert, auch aus Wachs, ein Weib, verbittert. Sie wird allgemein bedauert. Und man fragt, warum sie trauert. Des Erklärers Stimme zittert. Seine Frau, das arme Wesen, musste all die Briefe lesen. Meine Mutter hat, weil mein Vater dann im Konzentrationslager war erst und dann in Moabit im Gefängnis, hat sie praktisch die Familie ernährt und sie hat Diktierungen aufgenommen von einem Herrn von Kühlmann, ein älterer Diplomat, der seine Memoiren schrieb. Dadurch gingen wir jedes Jahr nach Bayern, wo er sein Jagdgebiet hatte. Und ein Forsthaus, und wir waren im Forsthaus. Medi Flesch arbeitet in den nächsten Jahren als Sekretärin. Die Miete für das große Haus in Dahlem ist damit nicht mehr zu bestreiten. Die Familie muss umziehen. Als wir dann zurückkamen nach Berlin, dann war es nicht mehr nach Dahlem, so habe ich den Umzug nicht gesehen, am Martin-Luther-Platz. Ja. Das war eine große alte Wohnung und als ich noch in der Martin-Luther-Straße war, da ging ich dann jeden Tag mit der U-Bahn nach Dahlem, um das fünfte Schuljahr dort zu machen. Und ich erinnere mich an einen Samstagmorgen, wo ich den Ausflug verpasst hatte aus irgendeinen Gründen. Also statt dort mit den anderen um 7 Uhr oder 8 Uhr früh oder was loszugehen, kam ich um 9 Uhr an und die waren weg. Und ich habe natürlich war sehr traurig drüber. Ich machte gerne Ausflüge und Sport und all das. Und war dann zum Direktor der Schule gebracht, der mich anschaut und der sagt, ja, Flesch, dein Vater ist doch irgendwo weg, nicht? Ich sagte, ja, er ist im Gefängnis jetzt. Und er sagte, das ist ja eine scheußliche Sache, was ihm da geschehen ist. Das ist ein guter Mann. Das hat mich doch sehr ermutigt. Ordentliche Menschen gab es vor allem im Freundeskreis von Hans Flesch. Der Komponist Paul Hindemith besucht ihn an Heiligabend 1933 im Gefängnis und spielt für seinen Freund und Schwager ein Stück von Reger sowie eine der Cellosonaten von Johann Sebastian Bach, dem Lieblingskomponisten Hans Fleschs. Thank you. Hans Flesch hatte Freunde ganz anderer Art, künstlerische Freunde, die aus dem Rahmen fielen, die wir als unbürgerlich etwas skeptisch beguckten. Aber diese Freunde sind treu geblieben. Die haben fest zusammengehalten in der Nazi-Zeit. Die Freundschaft hat nirgends einen Knick gekriegt. Und mein Vater und meine Mutter haben später sehr beschämt feststellen müssen, und also ganz ehrlich gesagt, dass sie sich in der Wahl ihrer Freunde sehr geirrt haben, während der Hans mit den Leuten, auf die sie ein bisschen runtergeguckt haben, genau das Richtige gemacht hat. Am 23. August 1934 wird Hans Flesch gegen Hinterlegung einer Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen und fährt für einige Tage nach Frankfurt. Das habe ich sehr deutlich in Erinnerung. Zu der Zeit waren meine Eltern verreist und ich war untergebracht bei meiner Großmutter. Und in dieser Zeit fiel die Rückkehr meines Onkels aus dem Gefängnis. Er war entlassen worden und er kam nach Frankfurt und er wurde erwartet. Und meine Großmutter saß erwartungsvoll da, wo sie immer saß, in ihrem großen, mächtigen Sessel im Esszimmer. Und meine Tante Leni und ich hielten uns auch in dem Zimmer auf. Und mein Onkel kam hereingestürzt, stürzte auf meine Großmutter zu und warf sich vor ihr auf die Knie. Erinnert sich Hans Fleschs Nichte, Marlies Flesch-Tebesius. Das war außerordentlich dramatisch und mir ein bisschen peinlich. Und ich wandte mich ab und ich glaube, meine Tante Leni wandte sich auch ab. Aber das war die Rückkehr meines Onkels aus dem Gefängnis und seine erste Begegnung mit seiner Mutter. Wenige Tage später muss er nach Berlin zurück. Denn Hans Flesch darf Berlin nur mit polizeilicher Genehmigung verlassen und muss sich dreimal in der Woche auf dem Polizeirevier melden. Die Monate im Oranienburger Konzentrationslager und die nicht minder bittere Untersuchungshaft im Gefängnis Moabit haben bei dem sensiblen Mann Spuren hinterlassen. In seinem Nachlass findet sich ein weiteres Gedicht, das zeigt, wie Flesch die schlimmen Spuren der unrechtmäßigen Behandlung mit der Leichtigkeit eines Humors nehmen kann, der zugleich mit großer Weitsicht und Reflexionskraft durchsetzt ist. Diese Gabe, Kunst und Vermittlung im Unterton einer menschenfreundlichen Ironie zu vereinen, hat den engagierten Rundfunkmann Hans Flesch immer ausgezeichnet. Er hat sie auch in den schlimmsten Zeiten des Dritten Reichs und des Krieges nicht verloren. Einem jungen Juristen. Wenn Sie einst in späten Jahren, wohlbestallt mit vielen Titeln, Ihren jungen Referendaren Strafvollzugsrecht übermitteln, legen Sie besonders großen Wert auf Haft und Haftpsychosen. Haftvollzug von langer Dauer, lehren Sie, enthält Gefahren. Ich gedenke noch Vollschauer eines Falls vor vielen Jahren. Dieser Fall war, wie Sie sehen, typisch morbidogen. Von Oranienburg gekräftigt, schien der Häftling erst ganz munter, hat mit Lesen sich beschäftigt, schrieb und dichtete mitunter, plante, was er täte künftig, kurz, schien soweit ganz vernünftig. Als er dann nach langen Monaten nach Hause kam, war nichts mit ihm anzufangen, weil ein Zustand ihn benahm, den die Forscher, die das kennen, Metahaftpsychose nennen. Auf der Straße ging er immer nur im Kreis, ein kurzes Stück. Kam er heim, schrie er durchs Zimmer durch, A4, ein Mann zurück, oder auch gegebenenfalls 1, 2, 3, 4, ohne alles. Morgens half er Stuben fegen, räumt in seinen 7 Sachen. Und er war nicht zu bewegen, eine Tür selbst aufzumachen. Als ein Freund besuchte ihn, nannte er ihn Herr Oberschien. Kurz, sein Denken war verödet, ausgelöscht des Geistes Lichter. Und er lebt, total verblödet, heut noch als Kaninchenzüchter, spricht sehr wenig und sehr leise und geht immer noch im Kreise. Wollen Sie das, meine Herren, als ein warnend Beispiel buchen, nicht gleich jeden einzusperren, gegen den Sie untersuchen. Und nie darf's zu lange sein. Sperren Sie mit Vorsicht ein. Über die Zeit im Konzentrationslager, im Gefängnis und so, da hat er nur drüber gespottet. Ja. Er hat uns später erzählt, was er getan hat. Er hat den ersten und zweiten Band von Faust auswendig gelernt, weil er sagte, dass wenn man in Deutschland etwas zitiert, ist es immer Goethe und Faust meistens. Und wenn man den auswendig kennt, da kann man mehr zitieren als alle anderen. Endlich, am 5. November 1934, beginnt der große Rundfunkprozess gegen Magnus und Genossen. Tatsächlich ist jedoch Hans Flesch der Hauptbeschuldigte. Die ganze Wucht der Anklage konzentrierte sich bezeichnenderweise auf den Kulturbolschewisten Flesch, schreibt Hans Bredow in einem bislang unveröffentlichten Teil seiner Lebenserinnerungen. Der leider bei seiner Verteidigung völlig versagt hatte, weil er als empfindsame Künstlernatur der gegen ihn angewendeten brutalen Verhandlungsart nicht gewachsen war. Seine private Lebensführung und jede Spesenrechnung während vieler Jahre wurde unter die Lupe genommen und in hässlichster Form kommentiert. In Wirklichkeit sollte vor der Öffentlichkeit festgenagelt werden, dass Juden auf Kosten des Rundfunks geschlemmt hätten. Wir haben das in Zeitungen gelegen, der Schauprozess, was oft genannt von unter Freunden. Nicht? Wir wussten, dass das vorging. Wir wussten, dass es schlecht war, dass es falsch war. Bei uns war jeder Versuch, im sozusagen nationalsozialistischen Deutschland irgendwas Vernünftiges zu tun, vollkommen abwesend. Für uns war es einfach eine Schande, dass ein Mitglied der Familie öffentlich angeklagt wurde. Man fühlte sich verpflichtet, staatstreu sich zu verhalten, wobei wir wussten, dass es im Nationalsozialismus vielleicht nicht ganz so ginge wie sonst wo. Aber wir hatten das Bewusstsein, dem Staat verpflichtet zu sein. Dass es auch einen Staat gibt, der Unrecht tut und von dem man sich distanzieren muss, das wurde uns erst in der späteren Zeit des Nationalsozialismus bewusst. Trotz gleichgeschalteter Presse und tendenziöser Berichterstattung im Rundfunk, der Prozess wird für Hadamowski ein kläglicher Reinfall. Von 53 Anklagepunkten bleiben zum Schluss noch 4 übrig. Während der 89 Prozesstage wird deutlich, dass sich die angebliche Verschwendung im Systemrundfunk durch nichts beweisen lässt. Um sein Gesicht nicht völlig zu verlieren, zimmert das Gericht Geldstrafen zusammen und verfügt Haftstrafen, die durch die Untersuchungshaft längst abgebüßt sind. Vor der Urteilsverkündung am 1. Juni 1935 lässt Hadamowski die Saalmikrofone demonstrativ entfernen, auch sämtliche Aufnahmen, die während des Prozesses angefertigt worden waren, werden später vernichtet. Zur Propaganda taugen sie nicht. Im sicheren Bewusstsein ihrer Unschuld legen alle Angeklagten Revision beim Reichsgericht in Leipzig ein. Am 22. Februar 1937 hebt das Reichsgericht das Urteil in großen Teilen wieder auf. Der Prozess wird nie wieder aufgenommen. Hans Flesch wohnt mit seiner Familie mittlerweile in Berlin-Wilmersdorf. Die Württembergische Straße 23/24 ist eine Wohnanlage aus den besten Zeiten der Weimarer Republik mit großzügig geschnittenen Wohnungen und einem weiten, begrünten Innenhof. Die Wohnung der Fleschs liegt im Erdgeschoss. Im dritten Stock wohnen Hobby und Heller Jakubowski. Die Jakubowskis waren sehr enge Freunde. Mein Vater hatte Heller oft diktiert, als wir in der Württembergischen waren. Und einmal in der Mitte des Diktierens stutzte sie und hörte auf. Und er saß und sagte, was ist denn? Und sie sagte, ja, das Wort, das gibt's ja nicht. Und er sagte, doch, der Beweis, ich hab's gerade benutzt. Hans Flesch und Heller Jakubowski sind alte Freunde. Heller, geborene Primel, stammt aus Frankfurt und hat dort bis 1933 ebenfalls beim Rundfunk gearbeitet. Hier, in der Württembergischen Straße, befreunden sich die beiden Familien. Aus der Württembergischen Straße kommen eigentlich meine Haupterinnerungen an Hans Flesch. Eva Maria Mechler, die Tochter von Hella und Hobby Jakubowski. Also die Erinnerungen insofern, als die wohnten ja eben in einem Haus. Und die haben wirklich, ich würde sagen, jeden Sonntag, den der liebe Gott gemacht hat, haben die zusammen vierhändig gespielt oder später sogar auf zwei Flügeln. Mhm. Irgendwie ist es denen gelungen, zwei Flügel in die Wohnung meiner Eltern zu schaffen. Die haben mit einem unglaublichen Vergnügen vierhändig gespielt, ob falsch oder richtig, und haben sich königlich dabei amüsiert. Es war einfach lustig auch. Das wären so die konkreten allerersten Erinnerungen, die Sie uns haben. Das sind so meine, eigentlich auch meine schönsten Erinnerungen, zumal da immer dazu noch ein spätes Sonntagsfrühstück gehörte, so erst natürlich gegen 11, was früher bei anständigen Leuten nicht üblich war. Nach dem Rundfunkschauprozess ist Hans Flesch zwar frei, aber eine Anstellung im Rundfunk ist ihm verwehrt. Als Halbjude ist ihm nicht nur kulturelle Betätigung verboten, auch seinen Arztberuf darf er nicht ausüben. Er muss sich mit kleinen Hilfsarbeiten durchschlagen. Er hatte Freunde in Frankfurt, auch Juden, aber denen es wirtschaftlich sehr gut ging. Die Ellingers waren das. Und da hat er die erste Zeit verbracht und hat da also angeblich die Bibliothek geordnet. Also ich weiß nicht, ob das so eine abendfüllende... Die hatten wunderschöne Bücher, die hatten herrliche Bücher. Aber gut, also Onkel Hans war eine Weile bei Ellingers in Frankfurt. Ich glaube nicht, dass ich ihn in der Zeit viel gesehen habe. Etwas später nach den an einigen Gelegenheitsarbeiten, er hat so gedichtet und Gedichte verkauft offenbar. Ach ja. Für Werbungsfirmen und was immer, Reisegesellschaft, dann bei Jakubowskis. Als Werbetexter. Ja, alle möglichen solche Sachen, der schrieb viel. Und währenddessen arbeitet Medi, die Frau von Hans Flesch, weiterhin für Baron Kühlmann. Für Kindererziehung bleibt unter diesen Umständen kaum Zeit. Tante Titi, mit bürgerlichem Namen Mathilde Brasch, war 1929 als Kindermädchen und Haushälterin zu den Fleschs gekommen. Sie ist bei der Familie geblieben, sie wurde nie mehr bezahlt nachher, das konnte sie gar nicht. Sie war nur einfach ein Teil der Familie geworden. Zurück in Berlin kann Hans Flesch in der Schuhfabrik von Hobby Jakubowski arbeiten. Ich glaube, das war mehr so ein freundliches Auskommen, damit er was zu tun hatte und ihnen gleichzeitig helfen konnte. Da war ein bisschen mehr dabei, denn der Vater Jakubowski war Jude und dem sollten sie den Laden wegnehmen natürlich, die Leitung der Fabrik. Er war nicht abgeholt worden, es war noch zu früh, aber mein Vater hatte, glaube ich, geholfen zu der Zeit. Also mein Großvater hatte in Berlin am Alexanderplatz eine kleine Schuhfabrik. Die hießen Hajak. Und in der Zeit war wohl der Hans Flesch auch, das habe ich nur Briefwechseln entnommen, auch in dieser Fabrik. Mhm. Und irgendwie hat mein Vater gesagt, du komm bei uns, kannst ein bisschen Geld verdienen. Ich nehme an, dass er da auch als Schuhvertreter dann unterwegs war. Es kann natürlich auch sein, dass er im Betrieb irgendwas gemacht hat, aber das weiß ich nicht. Hans Senior arbeitet jetzt bei Hobby in der Schuhfabrik und ist auf diesem Gebiet bereits so bewandert wie auf dem Gebiet der Medizin, der Schallplatten etc. Es ist zum Schreien. Steht 6:30 auf, gegen 5 Schluss. Schreibt Medi Flesch 1940 an Gertrud Hindemith. Und Claire kommt zu unseren Kegelabenden, die immer sehr lustig sind. Der Kegelclub war Hans Fleschs Erfindung. Lauter Leute, die noch nie zuvor eine Kugel in der Hand gehabt hatten, kamen einmal in der Woche zusammen, kegelten, meist schlecht, tranken dabei eine Menge und hatten noch mehr Spaß. Alle waren sich einig in ihrer Abneigung gegen die Nazis. Zu den Kegelfreunden gehören neben den Fleschs auch Heller und Hobby Jakubowski, die ehemaligen SPD-Politiker Carlo Mierendorf und Theo Haubach, der Schriftsteller und Weltbühneautor Gerhard Pohle, der evangelische Pfarrer und frühere Funkstundenmitarbeiter Jochen Klepper, der Maler Rudolf Heinisch und der Pianist Gustav Beck. Gleichwohl, das Leben während jener Jahre ist alles andere als lustig. Und als ich von der Schule nach Hause kam, habe ich mich dran gewöhnt, nie direkt die Ecke von der Düsseldorfer Straße auf die Württembergische herumzugehen, sondern auf der anderen Seite erst mal zu sehen, ob da nicht ein Lastwagen vorne stand. Und wir hatten das vorgesehen, dass wenn wir drin waren in der Wohnung und ein Lastwagen vorfuhr, dann würden wir aus dem Fenster rausspringen. Die Fenster waren sogar so ein bisschen offen geblieben, wenn man direkt. Das hatte die Familie abgesprochen. Konnte. Ja, und gelegentlich kriegten wir einen Anruf von Freunden, die sagten, pass mal auf, heute Abend sieht es nicht so gut aus. Geht da mal spazieren oder was nicht, oder kommt bei uns vorbei. Und wir sind dann, haben dann woanders geschlafen bei Freunden. Ja, man wusste ja nicht, zu welchem Moment sie von Dreiviertel- oder Volljuden auf Halbjuden heruntergehen würden. Und das wäre wahrscheinlich vorgesehen gewesen. 1942 wird die Schuhfabrik der Jakubowskis enteignet und Hans Flesch ist erneut ohne Arbeit und Einkommen. Und dann traf er unseren Familienarzt sozusagen, hat er einen anderen Arzt getroffen, der die Lungenklinik Droske, Dr. Droske Klinik irgendwo im Osten von Berlin hatte. Und er ging dann dorthin und hat seine ganzen medizinischen Bücher wieder rausgekramt und es wieder studiert und ist dann dort als Lungenarzt, aber nicht öffentlich, nur auf freundschaftliche Weise in diese Klinik eingetreten. Er hat viel gelernt. Der Zweite Weltkrieg ist mittlerweile im dritten Jahr. Der Kriegsfreiwillige des Ersten Weltkriegs, Hans Flesch, gilt als wehrunwürdig. Flesch ist Halbjude. Vom Blitzkrieg ist inzwischen keine Rede mehr und im Reich werden die Zivilärzte knapp. Jetzt, im April 1942, wird nun auch Dr. Hans Flesch als Arztdienst verpflichtet und übernimmt zunächst eine verwaiste Praxis in Berlin-Falkensee. Im darauf folgenden Jahr wird er nach Crossen an der Oder versetzt. Ja, er wurde dann als Ersatzarzt sozusagen, er hatte irgendwie einen Ersatz irgendwas im Titel, an Stellen abgeschickt, wo ein Zivilarzt fehlte, weil er eingezogen war oder andere Sachen vorgegangen waren. Er war ein oder zwei Stellen, bevor er dann in Crossen ankam, wo der zuständige lokale Arzt oder einer der Ärzte verhaftet worden war, weil er eine Abtreibung vorgenommen hat. Der promovierte Mediziner Hans Flesch, der seinen Arztberuf schon 1924 gegen den Rundfunk vertauscht hatte, ist nun Landarzt, der neben Crossen auch noch eine Praxis im nahegelegenen Dorf Messow zu betreuen hat. Wie jede Aufgabe, so nimmt er auch diese ernst. Innerhalb von kurzer Zeit ist er in der ganzen Gegend als gründlicher Arzt bekannt und beliebt. Seine Briefe aus jener Zeit haben sich erhalten und geben Einblick in den Alltag des ehemaligen Berliner Rundfunkintendanten Hans Flesch. Hier geht das Leben seinen Gang. In vieler Beziehung habe ich sehr gut. Aber Menschen habe ich keine. Ich studiere das Landleben. Am Vormittag trage ich lange Hosen. Nachmittags aber zur Tour hohe Stiefel und Breeches. Richtige, nach Maß gearbeitete Breeches. Der Landdoktor, wie er ist und sein soll. Wenn ich morgen in Teichwalde zu tun habe, halte ich um die Abendessenszeit auf der Buchwaldmühle. Die Leute dort freuen sich ehrlich. Ich esse, wie überall auf den Gütern, sehr einfach bei ihnen zu Nacht und erkundige mich nach dem Stand der Kartoffel und der Fischerei. Die drei Kinder, die ich alle behandelt habe, werden mir vorgestellt, eventuell noch die Hausdame und die Erzieherin, beide adlig, das Mädchen, das Küchenmädchen, alles Patienten. Ich muss ehrlich sagen, dass ich dieses Landdasein, mit dem ich früher bestimmt nichts hätte anfangen können, schätzen gelernt habe. Alter? Kalk? Aber nicht nur die paar Güter, auch die Bauern. Sofern mir diese östliche Mischung ist, sind mir nicht fremd. Wir vertragen uns. Er wirkte ausgeglichen und es schien ihm das, was er dort tat, Spaß zu machen. Mhm. Er war bekannt, er war wirklich, glaube ich, sehr, sehr beliebt. Am 12. August 1944 kommt Hans Flesch zum letzten Mal nach Berlin. Ich hatte eine Aufforderung für einen Einsatz für Leute wie uns wohl, also sich mit Stiefeln und alten Kleidern in Spandau irgendwo melden zu sollen. Da war ich natürlich etwas bekümmert, was da am nächsten Montag kommen würde, wo ich mich vorstellen sollte, und habe meinen Vater angerufen am Telefon. Man konnte telefonieren, ne? Und sagte ihm, also ich habe diesen Zettel bekommen und weiß noch nicht, was da jetzt geschieht. Und er sagte, ich komme sofort. Und er ist am Abend noch angekommen, spät. Nein, oder am nächsten Tag oder was. Ne? Und er blieb dann nur am Abend da und ist am nächsten Tag das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Ende Januar 1945 wird die Zivilbevölkerung Crossens evakuiert. Am 3. Februar wird die Stadt im Wehrmachtsbericht erstmals als Kampfgebiet genannt. Die Rote Armee marschiert auf Berlin. Crossen, Oder, 5.2.45. Liebe Geschwister und alle, wenn dieser Brief keinen letzten Gruß bedeutet, so doch jedenfalls einen besonderen, unter ungewöhnlichen Umständen geschriebenen. Er kommt aus zufriedenster, glücklichster Stimmung heraus. Es scheint mir, diese neue Episode sollte wie ein Abschluss sein. Eine folgerichtige Erfüllung eines etwas seltsamen Lebens. Und sollte sie es nicht? Ein Höhepunkt. Was ist geschehen? Weshalb ist Hans Flesch in derart gelöster, fast euphorischer Stimmung? Ich sah am Donnerstag, am 1. Februar, als fast alle Krossen verlassen hatten, zufällig einen Verwundeten vor einer Roten Kreuz-Flüchtlingssammelstelle, der nicht angenommen wurde, weil nur eine kleine Helferin da war. Kaum Verbandszeug. Nichts. Ich rief die Wehrmacht an und machte sie darauf aufmerksam, dass das Wehrmachtslazarett nördlich der Oder völlig sinnlos sei. Hier, südlich der Oder, in dieser Schule müsse eins eingerichtet werden. Erstaunlicherweise erhielt ich den Auftrag, mit allen Vollmachten der Wehrmacht versehen, die Schule zum Lazarett zu machen. Ein Ufts mit 8 Mann wurde mir geschickt, Telefon gebaut. Alles hatte mir zu helfen, Landrat und so weiter. Am nächsten Tag war ein Lazarett von 120 bis 150 Betten da. Jetzt ist meine Hauptaufgabe eine rein militärische. Vorhin ging eine Panzergranate schon ins Nachbarhaus. Jetzt ist alles wieder still. 6.2.45. Heute sieht es brenzlig aus. Trotzdem, mir geht es gut. Das Lazarett ist halb abgerückt. Ich bleibe noch. Gruß, Hans. Berliner Freunde unternehmen einen abenteuerlichen Versuch, Hans Flesch aus Grossen nach Berlin zu holen. Herr und Frau Pforte, Werner Pforte, da sind wir noch schnell hingefahren, nachts, glaube ich, und haben ihn erwischt und haben mit ihm gesprochen und haben ihm gesagt, komm jetzt mit uns, lass alles fallen, es ist ja alles zu Ende. Die hätten ihn auch versteckt oder was, nicht? Die waren sehr gute Freunde während Schluss des Krieges, die waren auch im Kegelclub manchmal und so weiter. Und er hat sich geweigert und die Entschuldigung war, dass er seine verletzten, bewundeten nicht im Stiche lassen konnte. Danach haben wir zumindest nie wieder was von ihm gehört. In einem Brief an seine Frau schreibt Hans Flesch am 11. Februar 1945, noch immer aus Grossen: Medilein. Wieder einmal habe ich genau das zu tun bekommen, was mir liegt. Aus dem Nichts ein Lazarett bauen. Ein Ausweichlazarett weiter hinten mit Verpflegung von bis 120 Mann auf die Beine zu bringen. 3 Ärzte unter mir. Feldwebel, Ufts, Mannschaften, Schwestern, Küchenpersonal. Eine ganze Transportkompanie mit LKWs und PKWs. 3 Sankas und so weiter. Gestern konnte ich eine wiederaufgemachte Badeanstalt mit Entlausung melden. Eine Zahnstation, Friseur und so weiter. Jeder Leichtkranke, der wenige Tage bleibt und in die Stellung zurückgeht, bekommt frische Wäsche. Dies immer auf dem Sprung, weil ein wirklicher Angriff auf Krossen die sofortige Verlegung bedeuten kann. Ansonsten, wie alles kommen mag, ich werde den Krieg immer hassen. Und werde nie begreifen, wie jemand nicht im Krieg mit allen Fiebern Soldat sein möchte. Sonderbarer Gegensatz. Ich kann nichts dafür. All dieser sinnlose Unfug, all dieses Elend. Aber dabei sein muss ich doch. Am 12. Februar 1945 wird Grossen auch militärisch geräumt. Das Lazarett zieht nach Westen. Hans Flesch bleibt als Zivilarzt im Wehrmachtsgefolge bei seinen Soldaten. Am 21. Februar erreicht seine Einheit in einer Nachtfahrt und unter MG-Beschuss den Ort Steinsdorf, westlich der Oder. Im März wird Hans Flesch an den Volkssturm überstellt. Am 1. April 1945, irgendwo zwischen Guben und Berlin, beendet er seinen letzten Brief. Hier, wo ich augenblicklich schreibe, es ist inzwischen Ostersonntag geworden, sitze ich in einem behaglichen Zimmer. Zimmer. Nicht Keller, wie ich ihn in den letzten 2 Wochen bewohnte. Ein schöner Keller übrigens, von mir eingerichtet. Mit Couch, Sofa, Tisch und Stühlen. Daneben ein tadelloser Verbandsplatz. Mit Wachstuch überzogenem Tisch, Instrumenten unter Glas, immer heißes Wasser und alles in der vordersten Stellung. Als Truppenarzt etwas tun. Aus dem Nichts improvisieren, das liegt mir. Hier zu sitzen und auf Einsatz zu warten, kotzt mich maßlos an. Ich bin unzufrieden und mache mit allen Leuten Krach. Aber in einer Woche ist es behoben. dann geht es mit einem neuen Truppenteil nach vorne. Liebe Titi, lieber Hans, euer Fatih. Danach kommt nichts mehr. Kein Brief, keine Nachricht, nichts. Mehdi Flesch schreibt ihrem Mann noch zwei Briefe, beide kommen unzustellbar zurück. Sofort nach Kriegsende unternehmen Mehdi Flesch und ihre Kinder, aber auch Geschwister in Frankfurt, alle möglichen Anstrengungen, den Verbleib oder das Ende Hans Fleschs aufzuklären. Vergeblich. Berlin im Sommer 1945, die kleine Wohnung war immer noch dieselbe. Ich wohnte dort. Während der Zeit kam plötzlich eines Tages ein Jeep vor der Tür an. Und zwei Amerikaner in Uniform kamen und sagten, wir suchen einen Dr. Flesch, einen Dr. Hans Flesch. Und ich sagte, ja, ich bin Hans Flesch, aber ich bin der Sohn. Von meinem Vater haben wir leider nichts gehört seit dem Ende des Krieges. Und sie sagten, ja, wir sind vom, wir wollen hier eine Radiostation einsetzen und wir hätten gerne ihren Vater als, ist uns empfohlen geworden, ihren Vater als Leiter dort einzusetzen. Da sagte ich, ja, wenn er kommt möchte, würde ich das gerne sehen, aber im Moment haben wir keine Nachrichten. Er sagte, ja, also lassen Sie uns das wissen. Und nach einigen Gesprächen fuhren sie dann leider ab, nicht? Aber ich konnte dafür auch nichts weiter tun. Aber es war ein interessanter Moment. Das kam mir von draußen plötzlich nochmal eine Erinnerung an das, was mein Vater mir bekannt war. Bereits am 13. Juli 1945 hatten britische Soldaten vor dem Haus Württembergische Straße 2324 in Wilmersdorf gestanden. Sie suchten Hans Flesch. Die britische Militärregierung wollte in ihrem Sektor Berlins Theater und Konzertsäle neu eröffnen. Im Oktober suchten nun auch die Amerikaner nach Hans Flesch. Im amerikanischen Sektor entstand ein neuer Rundfunksender, der spätere RIAS. Hans Flesch hätte sein erster Intendant werden sollen. Ein Zauberer auf dem Sender. Die lange Nacht des Rundfunkpioniers Hans Flesch. Eine Sendung von Armin H. Flesch unter Mitarbeit von Wolfgang Hagen. Es sprachen Wolfgang Hagen, Thomas Holländer, Wolfgang Kondrus. Ton Boris Hofmann. Regie Rita Höhne. Redaktion Monika Künzel. Thank you. Deutschlandradio Kultur. Das Feuilleton im Radio.